Und damit herzlich willkommen zu einer ganz neuen Dropkick-Drama. Ja, wieder ganz neu. Und zwar heute Dropkick-Drama Nr. 66, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und das dürfte ich eigentlich nicht. Und heute habe ich wieder Thomas in der Leitung. Nach anfänglichen Problemen. Ja, mir gehört die Kommunikationstechnik nicht im Kopf. Bist du noch dran? Ich bin noch dran. Du klingst so leise. Ich habe dich, glaube ich, irgendwie falsch liegen. Sprichst du nochmal? Ja. 1, 2, Test, 1, 2. So, ich muss dich hier mal ein bisschen weiter anders hinlegen. Und einmal gucken. Sprichst du dabei stehen bleiben oder muss ich mich auch hinlegen? Kannst dich von mir aus auch hinlegen. Ich kann beim Liegen im Liegen aber nicht bügeln. Oh. Jetzt ist Mirko ganz weit weg. So, ist schon gut. Ich wollte nur eben abtesten, ob das mit der Lautstärke funktioniert, aber das tut es. Also können wir jetzt weitermachen. Wir haben heute eine extrem... Mirko hat die Kommunikationstechnik heute nicht im Griff. Doch, ich bin hier etwas anders am Platz und deshalb musste ich das gerade eben ausprobieren. Und die Telefontechnik hat er auch nicht im Griff? Ich schon, andere Leute aber leider nicht, sodass erst ein bisschen belegt war und Thomas nochmal anrufen musste. Weil das hört man ja nicht, wenn man das abhört. Wir haben heute 2 Stunden Verspätung. Ja, wenn man... Ja, naja. Geht auf Mitternacht zu. Ja, klar. Also Night of Champions müsste bald anfangen. Ja, ich schalte hier schon gerade bei Sky Select an und werde mal gucken, ob da schon was läuft. Nein, natürlich nicht. Ja, wir haben heute sehr viel geplant. Ich habe bei Thomas im Kalender schon 1,5 Stunden eingetragen statt 1 und ich glaube, wir können sogar zu den 2 Stunden hingehen. Ja, das wird eng. Ich muss ja auch pünktlich Abendbrot essen. Ja, kannst du dann nebenbei, dann hast du Pech gehabt. Ach so. Hast du denn, wie du das letzte Mal angekündigt hast, TNA Victory Road live gesehen oder hast du das aufgenommen? Ich hatte das erst versucht live zu gucken, aber dann kurz vor 12 dachte ich dann, jetzt bist du so müde, müsstest dich jetzt so noch so viel quälen für so einen hochdeutsch gesagt, so einen beschissenen TNA-Paper. Nein, einen schlechten, sagt man dann. Da dachte ich dann so bleiben, dass man das auch hören kann. Da dachte ich dann, nee, das lässt du, dann guckst du dir halt die Wiederholung an und das habe ich gemacht. Ja, Thomas, ich gebe dir jetzt 1 Minute Zeit, um was zu... Wie machst du das bei Night of Champions? Das werde ich in der Wiederholung gucken. Auch. Ich gebe dir jetzt 1 Minute Zeit, um etwas zu TNA Victory Road und danach was zu Raw zu sagen. Ich soll was zu TNA Victory Road sagen. Und danach kannst du noch was zu Raw sagen. Also TNA Victory Road war einer der schlechtesten Pay-Per-Views seit langem. Das war eine ganz große Enttäuschung. Da hatte ich nicht, also ich dachte mir schon, dass das schlecht wird, weil die sind ja immer schlechter geworden in letzter Zeit. Aber dass es so schlecht wird, hatte ich nicht gedacht. Das kann ich unterschreiben. Speziell natürlich dieser komische Frauenkampf. Der war schon wieder so schlecht, dass es fast schon unterhaltsam war. Mhm. Und, auch sehr schlecht fand ich den Main Event zwischen Kurt Angle und Mick Foley, weil da ist ja so gut wie gar nichts passiert. Die haben ja die meiste Zeit nur rumgestanden und dann nur immer Einzelaktion gesetzt. Aber hattest da war du, ja kein richtiger Fluss irgendwie in dem Kampf. Hattest du meine Sendung dazu gehört? Ja. Na, dann brauche ich dir ja meine Meinung jetzt nicht nochmal vorzusprechen hier. Nee, habe ich gehört. Gut. Da habe ich dir ja auch einen Hinweis gestern noch zugeschrieben. Ja? Ja, zu der Musikpause. Ja. Ja, ich war gerade am Überlegen. Hatte ich schon wieder. War jetzt das, was ich meine, ne? Hatte ich wohl so, war wohl in den Spam-Ordner gegangen. Ich hatte dich ja jetzt neuerdings als Spam eingestellt. Das habe ich dir gestern als Chat geschickt. Oh, ja stimmt. Kannst dich daran erinnern? Ging um die Musikpause. Hm. Ob ich da wirklich geschattet habe? Ja, habe ich wohl. Ja, ist okay, habe ich registriert. Jetzt weiß ich auch wieder, wovon du sprichst. Dann ist jetzt ja der große... Meine Anmerkung zu Raw, ich habe Raw nicht gesehen. Oh, von mir aus auch. Also das ist für mich jetzt auch ganz schlecht von der Einschätzung und nachher für die Tipps auf Night of Champions. Ich muss aber das mal gleich vorweg schicken. Ich wollte mir Raw eigentlich angucken, aber die Aufnahme, die hatte dann lauter Sprünge. Und dann hatte ich die nicht angeguckt und nachdem TNA Victory Road sowieso so schlecht war, da war ich ein bisschen verärgert mit dem ganzen Wrestling, habe ich das so ähnlich gemacht wie der Christian Bruns, da habe ich das weiterhin boykottiert. Und ich habe zwar... ECW und Superstars und SmackDown und sogar TNA Impact alles aufgenommen, aber nichts davon geguckt, weil ich ja am Freitag habe ich ja die Macho Man Randy Savage DVD-Set bekommen und da habe ich gesagt, nee, jetzt guckst du dir nicht die aktuellen Wrestling-Sendungen an und ärgerst dich wieder, dass das so langweilig ist, sondern jetzt guckst du dir mal richtiges Wrestling an. Jetzt bin ich gerade sehr empört, also muss ich hier einmal alle Sendungen alleine reviewen. Und da habe ich dann in einem Rutsch durch das Dreier-DVD-Set von Macho Man Randy Savage geguckt und habe mich seit langer Zeit mal wieder sehr beim Wrestling gucken gefreut. Dazu nachher was, ich habe hier nämlich so ein leichtes Skript, wie wir das hier heute durchgehen. Ich wollte noch was sagen, ich hatte was zu Raw geschrieben in meinem neuen Blog. Ja. Hattest du das gelesen? Nein. Pech gehabt. Was hast du denn geschrieben? Fandest du es gut oder schlecht? Ja, mir öl. Ich habe da jetzt groß was geschrieben. Nicht so, dass ich nicht weiß, was in den Sendungen ungefähr passiert ist. Ich habe natürlich Berichte und so dazu gelesen. Na gut. Was sagst du denn zu Raw? Mittelmäßig, sagst du? Ja, mittelmäßig. Also ich möchte noch gerade eben die neue Struktur meiner Website erklären, denn ich möchte das, vorher war das ja teils doch ziemlich unordentlich da. Und ich möchte das jetzt halt ordentlich und geordnet machen, so dass ich jetzt eigentlich nur zwei Hauptmenüpunkte habe. Einmal meinen Blog, Mirkos Blog, und einmal die Radioschuss. Mirkos Blog und Radioschuss sind jeweils in verschiedene Unterseiten nochmal aufgeteilt, die jeweils gleich sind. Ich suche jetzt gerade den Zettel, wo ich das mal aufgeschrieben habe. Und die Radioshows kann man jetzt auch über iTunes abfragen direkt? Nee, leider nicht. Weißt du, woran das liegt, dass deine Seite keinen RSS-Feed macht? Nee. So wie im Gegensatz dazu die Blogger.com-Seiten. Weil das Jimdo ist dafür gedacht, Homepages zu machen. Das ist eigentlich nicht dafür gedacht, Blogs zu machen. Und ich nehme an, dass die deshalb keinen RSS-Feed außer den Activity-Feed machen. Und wenn du, sag ich mal, einzelne Teile als RSS-Feeds brauchst, wenn du jetzt beispielsweise die Radiosendung als RSS-Feed brauchst, dann würde ich dir empfehlen, dich bei blogger.com anzumelden und dann die Radiosendung dahin zu legen und dann von der Jimdo-Seite da nur einen Link draufzusetzen. Auch mal davon abgesehen sind die Sachen bei iTunes doch ziemlich schwierig. Ich habe mir das mal so durchgelesen und werde ich mich mal noch mit beschäftigen, aber heute auf jeden Fall nicht mehr. Ja, das kannst du ja morgen machen. Ja, die Unterseiten habe ich jetzt nicht mehr gefunden. So, dann erzähl mal die Struktur. Du hast da einen großen Blog, ja, ich hab zum Beispiel, eine Radiosendung und dann hast du ja unter dem einen Mittelpunkt hast du ja noch mehrere Unterpunkte. Was hat denn das? Ja, ich habe zu Radioshow und meinem Blog jeweils die gleichen Unterpunkte, zum Beispiel Wrestling, MMA, anderes, Internet und, um das Ganze... Literatur zum Beispiel. Genau, um das Ganze nochmal ordentlicher und... einzuführen, damit man auch das, was man haben will, findet und das nicht alles runtergerattert auf einer Seite ist. Wenn du jetzt eine Radiosendung nur zum Thema Literatur mit Oma aufnimmst. Das wollte ich übrigens auch schon mal machen. Eine normal durchnummerierte Dropkick-Drama? Ja. Oder heißt sie dann anders? Das ist dann eine normale Dropkick-Drama unter dem Menüpunkt, unter Menüpunkt Literatur. Oma weiß ja noch gar nichts davon. Nö, das macht nichts. Ich habe nur gesagt, Mirko macht ja demnächst auch eine Radiosendung mit dir. Er hat gesagt, was? Das wusste ich ja noch gar nicht. Wann kommt der denn? Ich habe ja aber dann nicht gesagt, zu welchem Thema und wann und was und wie und habe dir gesagt, das wird er dir dann schon erzählen. Ja, das ist so eine kleine Planung von mir gewesen. Ich dachte, das könnte mal ganz witzig sein. Mach das mal. Muss dir nur vorher Bescheid geben, damit sie sich ein bisschen drauf vorbereiten kann. Klar. Zudem gibt es jetzt ja auf dem Hintergrund meiner Website immer das... Promo-Poster des aktuellen WWE-Pay-Per-Views. Ich glaube, TNA nehme ich einfach mal nicht. Ist das legal? Darf man das? Ja, das darf man. Na, dann ist gut. Und das finde ich nicht schlecht. Das ist eine gute Idee. Habe ich nicht gesehen. Gestern, als ich zum letzten Mal geguckt habe, da war noch dieser rote Hintergrund. Ja, das war dann noch in der Ur-Version und dann wurde das halt noch ein bisschen verändert. Und jetzt sieht's besser aus. Und das Seitendesign selber von der Strukturierung des Textes, der Menüpunkte etc. ist auch anders geworden. Der Zähler ist aber nicht zurückgestellt worden, oder? Nein, ich habe jetzt zum anderen auch noch einen Kalender, wo die aktuellen Termine, wann Dropkick Drama und so ist, stehen. Also da können wir dann mal... Ist so nie dran. Das ist nicht so wichtig. Ich werde jetzt versuchen. Also ich habe die Termine jetzt so gemacht, dass ich auch selber weiß, bis dahin werde ich das schaffen. Das sagst du immer. Nee, also ich habe das ja bisher erst einmal gemacht und da habe ich die Termine immer gleich danach gesetzt, zum Beispiel Pay-Per-View. Ja, das mache ich dann gleich am Montag. Jetzt habe ich das Pay-Per-View Night of Champions Sachbetrachtung am Mittwoch. Dann weiß ich, ja, Dienstag oder Mittwoch werde ich das auf jeden Fall schaffen. Also das ist schon... Ja, zumal du jetzt ja auch noch Urlaub hast. Genau. oder Ferien. Genau. So, dann hatte ich beim Victory Road Review, weil ich da schon so schlechter Laune war, nicht mehr die Auswertung gesagt. Und zwar hat Thomas leider gewonnen, nämlich die wichtigen Tipps, die Unterschiede, die hatte er dann natürlich richtig. Oder sogar viermal? Du hattest jetzt 5-3 gewonnen, dieses Tippspiel. Wie oft, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht wirklich. Ja, kein Wunder, aber der Verlierer, den interessiert das nie. Da kriege ich ja ein Bücher. Oh, ja, ich hätte jetzt ein Angebot für den aktuellen Gewinn von Victory Road. Ja, was denn? Ich weiß noch gar nicht, was ich für die anderen beiden, die Gewinne habe ich auch noch nicht bekommen. Hast du denn diese nette CD von Killswitch Engage schon? Nee, aber dazu kann ich dir was sagen. Ja, bitte. Und zwar habe ich mir, gestern war ich ja wieder Musik einkaufen. Ja. Gehe dann immer Musik einkaufen. Und ich habe ja von der neuen Killswitch Engage, ich weiß nicht, die scheint ja ganz gut zu sein, die ist ja gut in den Kritiken weggekommen, habe da einige Kritiken zugelesen. Und da stand in der Kritik, in den Kritiken immer dazu, die ist sehr gut, auch wenn sie nicht ganz an The End of Heartache ranreicht. Das war eine CD, die sie 2004 gemacht haben. Und die haben so viele Leute da erwähnt. Das scheint wohl angeblich bisher deren Beste zu sein. Die habe ich mir am Samstag gekauft, weil ich mir dachte, ne, die andere, die kriegst du ja vielleicht mal über Mirko. Und da habe ich mir die gekauft und die ist hervorragend. The End of Heartache, 2004. Gut, dann wirst du von mir die Killswitch, Gut, das war eine lange Antwort auf die Frage, ob ich die neue schon habe. Nein, die habe ich noch nicht. Gut, dann wirst du die bald bekommen. Ich denke mal so Ende der kommenden Woche. Wie wolltest du sie schicken? Kannst du besser, wenn ich komme, mir geben. Kann ich natürlich auch machen. Nee, schick mal nicht. Dann musst du keinen Porto irgendwie verschwenden. Mach das mal nicht. Ich wollte sowieso Anfang August irgendwie, ich muss da nochmal sehen, wie ich das logistisch am besten hinkriege, weil im August ziemlich viele Termine sind, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal ein kurzes Wochenende nach Emden kommen. Ja, also diese Killswitch Engage, die neue, die hat in der Visions, die ich mir nun gestern oder vorgestern, ich weiß auch nicht mehr, neu gekauft hatte, 7/12 Punkte. Ist ja nicht so viel. Nee, also, Wie findest du die denn? Ich habe die jetzt zur Hälfte so richtig mit Verstand durchgehört, also das war schon mal sehr gut. Wie, du hast die noch nicht mal, obwohl du ihn jetzt schon so lange hast, ganz durchgehört? Nee, ich habe die ein paar Mal durchgehört, also aber nicht mit Verstand. Ist die nicht so gut oder du hörst nicht so gern Musik? Doch, ich höre sehr viel Musik momentan. Aber und dann scheint die nicht so viel so gut zu sein. Wenn du ich habe die auch viel im Auto gehört, aber halt nicht mit Verstand und eben die Texte mithören und alles und so. Ja, ich so, in der Zeitung Rock Hard. Ja. Ist die sogar Album des Monats. Und in der Zeitung Metal Hammer, da müsste ich mal kurz gucken. Nicht so ins Telefon pusten. Ja, weil ich mich mal kurz runterbeugen musste. In der Zeitung Metal Hammer, da hat die 6/7 möglichen Punkten und ist an der Gesamtliste hier bei den Platten des Monats auf Platz 3. Also die etwas härteren Musikzeitungen, die scheinen die dann positiver zu bewerten. Mhm. Übrigens, den Metal Hammer in diesem Monat kann ich sehr empfehlen. Der hat eine sehr gute Beilage-CD und der hat vorne diese schönen Sticker vom Metal Hammer, weil die wohl irgendeinen Geburtstag haben. Ja, ich wollte mir auch eigentlich das Rolling Stone holen oder irgendwas anderes, aber natürlich haben sie bei uns dann natürlich wieder gar nichts, nur die und dann habe ich die mal mitgenommen. Alles. Ist aber auch nicht schlecht, Visions. Ja, nee. Oliver Uschmann, der diese Hartmut-Bücher schreibt, der war bei denen ganz lange fester Redakteur und der schreibt unregelmäßig auch immer noch Artikel für die. Aha. Mhm. Nun gut, jetzt müssen wir auch wirklich mal zum Thema zukommen. Damit hast du dann aber auch die letzten 3 Siege, die ich habe, abbezahlt. Gut. So, dann müssen wir jetzt aber wirklich mal zum Thema kommen, sonst wird das hier alles ein bisschen knapp. Dann hätten wir das hier auch weg, dann kann das auch runter. Du musst auf jeden Fall mir sagen, was bei ECW passiert ist. Ja, da wollte ich jetzt gerade hinkommen. Ich habe mir nämlich Notizen gemacht. Jetzt würde das ECW-Review vom 21. Juli 2009 folgen. Sehr gut. Ich mache da trotzdem ein paar Kommentare, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ja, ja, klar. Das muss ja auch. Sonst könnte ich ja jetzt auflegen. Ne, das wollen wir nicht hoffen. Nee, will ich auch nicht. So, es beginnt mit einer ganz tollen Musik, nämlich der Yoshitatsu, der kommt wieder rein. Er hat eine tolle Einsatzmusik. Ja, Wahnsinn. Die hat bestimmt nicht länger als 5 Minuten gebraucht, die zu produzieren. Nee, wenn überhaupt. Und der trifft diese Woche auf William Regal. Oh, das klingt aber nicht schlecht. Nee, das klingt nicht schlecht und das ist natürlich dann auch technisch ziemlich gut. Also der Yoshitatsu, das sieht man da, der hat doch ziemlich viel Talent, auch technisch, ja, ist mir noch ein bisschen zu viel rumgehampelt und dieses, zu viel rumgehampelt und etwas Sachen, die nicht mit dem Kämpfen zu tun haben, aber das kann man dann ja noch verändern. So ein bisschen wie Tajiri. Ich habe mal einen. Ja, genau. Ich habe bisher nur einen Kampf von dem Yoshitatsu gesehen. Na, ich zwei, beziehungsweise einen. Also der erste, der war ja nicht richtig. Ich glaube, das war gegen Finlay oder so. Und da hat er tatsächlich einen Spot dann auch richtig versemmelt, wo er von den Seilen abspringen sollte. Da ist er dann abgerutscht. Aber das kann jedem passieren und das haben sie in dem Kampf trotzdem gut abgefangen. Ist ihm sowas auch gegen William Regal passiert, dass er irgendwie mal einen Move ganz verpasst hat? Nö, also verpasst oder versemmelt würde ich jetzt nicht sagen. Er hat auch nicht groß irgendwie Springboard-mäßig nicht groß was gemacht. Auf jeden Fall könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also teils waren so ein paar Schläge, die waren nicht so fantastisch verkauft, aber nichts, was nun wirklich schlecht war. Ja, es fiel hin und her. Niemand dominiert wirklich lange und das Einzige, was mir noch nicht so gefällt, ist, dass dieser Yoshitatsu nur so einen einfachen Kick als Finish-Move hat. Der ist nämlich so ein bisschen unauffällig, weil er ja ganze Zeit Kicks und sowas macht. Kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Und der kommt dann halt ziemlich aus dem Nix. Man meint ja, das war ja nix. Und dann ist auf jeden Fall auf einmal schon vorbei. Also der braucht irgendwie einen Springboard-Kick oder sowas. Auf jeden Fall nach einem Kick war es hier auch vorbei. Yoshitatsu hat William Regal besiegt nach 6 Minuten 4. Ich glaube, die Karriere von William Regal wendet sich dem Ende zu. Ich fände das gar nicht schlecht, wenn sie ihn zum GM zum Beispiel für ECW machen. Weil als GM war er eigentlich immer ganz gut bei Raw. Ja, ich weiß das nicht. Ob da nicht vielleicht doch noch was kommt? Mal sehen. Ich glaube das nicht. Das Match bekommt... Wenn der ECW-Titel gewinnt, das ist ja im Prinzip ein vollkommen bedeutungsloser Titel. Ja. Das Match bekommt auf jeden Fall 3 Sterne. Kann ich nicht beurteilen. Würde ich mal tippen bei der Kürze der Zeit, dass das eher ein bisschen hochgegriffen ist. War gut. Jetzt nur ein Tipp. Ich habe es ja nicht gesehen. Man muss allerdings auch bedenken, dass ich die... Weekly-Sachen auch so bewertet, weil die sind halt nun mal nicht so lange, also klar, 6 Minuten Pay-Per-View-Kampf, der würde schlechter sein, der hätte nur irgendwie 2-3 Viertel oder 2,5 Sterne bekommen, aber... Also hat er 2,5 Sterne, weil wir wollen ja nicht unterschiedlich bewerten. Das geht nee, sind schon 3 Sterne, also sind so ein bisschen... Sterne-System durcheinander bringen, wenn du Pay-Per-Views das ist so ähnlich, du hattest das schon mal gemacht. Ja, 3 Fragezeichen. 3 Fragezeichen-Bewertung, da hast du die ersten Folgen schlechter bewertet, weil die besser waren als die späteren Folgen. So ähnlich ist das hier auch. Da bewertest du die besser, Kämpfe, weil die schlechter sind als die Pay-Per-View-Kämpfe. Nein, also schlechter will ich gar nicht sagen. Ich nehme das nur in Kauf, dass die nicht so lang sind. Ach so. Dadurch sind die nicht unbedingt schlechter. Ich nehme das halt nur in Kauf und nehme das jetzt nicht mehr als großen Kritikpunkt. Also im Prinzip sind die Fernsehshow... Kämpfe sowas ähnliches wie die frühen 3 Fragezeichen folgen. Nein, wie die späten 3 Fragezeichen folgen. So, mach mal weiter mit deinem Review, sonst kommen wir heute nicht durch. Ja, dann sagen wir Ezekiel. Geh dir wieder auf mit deinen Kommentaren, das ist ja ein Unding. Ezekiel Jackson im Ring und der durfte gegen einen Jobber, nämlich Mike Williams, ran. Oh, der Mike Williams, der ist gut. Der hat bestimmt gewonnen. Ja, ja. Jobber-Match und nach so einem Art, ja, Chokeslam oder fast Rock-Bottom, wo diesen Williams einfach nur so fallen lässt, ist es vorbei, nach 45 Sekunden, halben Stern. Und dann fängt der Jackson gerade an zu feiern und dann kommt die russische Musik, der Wladimir Kozlov kommt rein, es gibt einen Stairdown, Kozlov nimmt da den Mike Williams hoch und verpasst ihm dann noch seinen finnischen Move, diesen Art Chokeslam Spinebuster, USA Chance, Kozlov geht wieder. Hat er irgendwie mit dem Jackson irgendwie den angeguckt oder was, als wenn er gegen ihn oder für ihn ist? Es gab einen kurzen Stare-Down. Es sah so ein bisschen aus, als würden die beiden so ihre Kräfte beide erstmal zeigen, was sie können. So dass Wladimir Kozlov auch noch eben ihm zeigen musste, was er denn kann und so. Mhm. Sieht mir schon fast nach einer Feder aus. Und dass der Ezekiel Jackson dann so ein bisschen in die Face-Rolle reinsteigt, was, weiß ich nicht so wirklich passt. Ja, Face ist ja eigentlich keiner von beiden. So ein Jobber-Match bestreiten ja eigentlich keine Faces und man zerstört auch keinen Jobber in 45 Sekunden, wenn man Face ist. Ja. Ist so ein bisschen unsinnig. So, dann wurden die aktuellen Divas Eve Torres, Maria, die Bella Twins und Kelly Kelly in einem circa einminütigen Promo reingepackt, nämlich Ask the Divas. Da werden jetzt dusselige Fragen von Zuschauern schnell in ein paar Sekunden von Divas beantwortet. Ja, gerne, wenn es dafür kein fünfminütiges Divas-Match mehr geben muss. Das gab es doch früher auch in der WWE-Zeitung, oder? Ja, das gibt's jetzt noch immer, nur dass das dann zweiseitig ist, ja. Achso. So, es folgt ein weiteres Dream-Match. Ah, Tommy Dreamer. Nee. Achso, weil du Dream-Match sagtest. Oh, das ist gut, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das ist gut. Ja, was ich sage, ist immer gut. Das ist gut. Nee, Shelton Benjamin darf gegen Goldust ran. Oh, herrlich. Richtig, da hatte ich in einem Review gelesen, da stand am Ende, das ist schon erschreckend, wenn der beste Kampf einer Fernsehsendung Shelton Benjamin gegen Goldust ist. Ja, es war überraschend gut, das muss man schon sagen. Na ja, gut, Goldust ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei, Shelton Benjamin auch, die zumindest handwerklich können die das ja so halbwegs. Auch ja, Goldust mochte ich noch nie, der ist nun ja auch nicht mehr so topfit, aber der hat da schon sich ziemlich angestrengt und einiges gezeigt, was man dann auch sah. Nach 4 Minuten 9 war er dann doch schon ziemlich erschöpft. Ja, Shelton Benjamin, weiß man ja, dass der was kann. Aber man muss auch mal jetzt fairerweise sagen, der Goldust, der hat im Vergleich zu den TNA-Zeiten ordentlich Gewicht verloren. Der hat gut abgenommen. Und er hat sich wohl gedacht, wenn die WWE mir schon mal einen Vertrag jetzt nochmal gibt, dann bemühe ich mich zumindest, das so gut wie irgendwie möglich zu machen. Ja, also besser als Black Rain bei TNA kann er ja auch nur sein, also das war ja der absolute Mist. Genau, aber er hat, wie gesagt, also auch körperlich sich so weit in Form gebracht, dass er das einigermaßen durchhält. Und für sein Alter ist das, glaube ich, okay, was er da macht. Aber ja. In den Fernsehshows will ich ihn trotzdem nicht sehen. Ja, Fernsehshows geht gerade noch, Hauptsache nicht Pay-Per-View. So, am Ende springt Shelton Benjamin ja mit einem galanten Sprung, ohne das Seil zu berühren, dann über das Seil rüber und zieht dann Goldust da am Seil runter. Im Ring folgt dann der Paydirt zum erfolgreichen Pinfall nach 4 Minuten 9. Shelton Benjamin hat glücklicherweise gewonnen und 2/3 Sterne bekommt das von mir. Glaubst du, dass Goldust irgendwann eine DVD bekommt? Weil er ich glaube nicht, nein. Wirklich relativ gut dabei. Ich glaube nicht, nein. Nicht eine Dreifach, aber so eine, weiß ich nicht, so Doppel- oder Einfach-DVD? Glaube ich nicht. Ich wüsste nicht, wer das kaufen sollte. Ja, das würde ich mir, also wenn das rauskommen würde, würde ich mir das wahrscheinlich rein aus Ironie sogar noch zulegen. Das habe ich doch gewusst. Und die WWE, der WWE ist das egal, ob du es aus Ironie oder aus anderen Gründen kaufst. Hauptsache, die kriegen das Geld. Das stimmt natürlich. Backstage sehen wir Sheamus, der ein Promo abhält. Ja, von wegen, er ist besser als Finlay Hornswoggle. Er ist der Beste, ihre hier und wird zeigen, was er kann, tralala, nichts weiter Wichtiges. Da haben die jetzt von der WWE einen neuen Namen registrieren lassen, ne? Wie war denn das? Celtic Warrior, war das der? Ich glaub, ja, so. Die haben sich einiges gesichert. Die haben sich auch das Wort Delicious für den neuen Charakter von R-Truth, Pretty Ricky, gesichert. Aber der heißt doch Pretty Ricky und nicht Delicious. Nee, aber dieses Delicious gehört ja dazu. Das ist ja so ein bisschen so ein Trademark, der dann im Bezug auf Pretty Ricky auch genannt wird. Ich habe mal das eine Segment da angeguckt, das war eine Katastrophe. Wenn der Artus das machen muss, kann er hinterher seine Karriere vergessen. Ja, ich sag da nachher noch was zu. Ja, dann ist ja gut. Ja, dann sehen wir den Gregory Helms oder den Hurricane Helms, je nachdem. Der will den Paul Birchall interviewen, allerdings stört der jemand, denn gut, das ist im Hintergrund und macht eigenartige Geräusche. Was denn für Geräusche? Mach mal vor. Nee, muss nicht sein. So ganz komisch. Wir müssen das so ähnlich machen wie bei Figure 4 Weekly. Wir schneiden das mal raus, dass du das gemacht hast, und unterlegen das dann mit Musik. Und machen da so einen 30-sekundigen Musikspot raus. Machst du bitte für den Spot nochmal die Geräusche? Nee, mache ich nicht. Na, dann muss ich Thomas kann das ja jetzt mal ausprobieren. Das wird ja, das mache ich. Das wird herrlich. Mach mal. Habe ich mal wieder was zu tun. Mach mal. Los, Thomas. So, leg los. Bist du soweit? Ja, mach mal. Was soll ich machen? Ist mir egal. Hauptsache, du machst irgendwelche Geräusche. Nee, ich ich mache keine Geräusche. Ich schneide dein Geräusch nachher raus und mache da dann Musikstück draus. Nee. Ja. Ja, auf jeden Fall, Guldas macht ja dann oder sowas. Und regt dadurch diesen Paul Birchall ziemlich auf, der ja interviewt werden will. Und, Der Guldas? Was? Wie macht der Guldas? Ja. Er entschuldigt sich dann auch noch und sticht dann Paul Birchall, ob absichtlich oder nicht, noch irgendwie ins Auge und geht dann einfach mal. Das ist ja auch nicht nett. Nee. Anfolgend, oder drauffolgend oder nachfolgend oder was weiß ich nicht was, darf Paul Birchall dann auch noch in den Ring steigen, mit Katie Lee an seiner Seite, allerdings nicht aktiv im Ring. Er darf gegen den Neustar Tyler Rex oder Riggs oder keine Ahnung wie in den Ring. Wie sieht denn der aus? Den habe ich noch nicht gesehen. Dieser Surfer-Typ, den hast du... Nee, der war nur bei Superstars und hatte da ein Match. Mhm. Der ist aber nicht verkehrt, also der könnte noch was werden. Und vom Talent her auch, oder? Also vom Aussehen und auch vom, was er im Ring zeigt? Ja, vom Talent auch, ja. Das Match hat ein gutes Tempo. Allerdings finde ich diese Paarung Tyler Rex gegen Paul Birchall nicht gerade so gut, weil die sind beide zugleich. Okay, dann sieht er so ähnlich aus. Ja, das kann ich dann. Ja, von der Statur und zum anderen, ja, auch von den Haaren technisch sahen die ziemlich gleich aus. Der einzige Unterschied war, wenn man nur nicht genau hinguckt und nur Tyler Rex eine blaue Hose und Birchall rote hatte. Das störte etwas. Mhm. Ja, Rex, Tyler Rex, schrecklicher Name. Der imitiert ja so diesen Surferboy. Den typischen Surferboy. Ja, bei dem Match fehlte irgendwie so das gewisse Etwas. Erst, dann wurde es allerdings besser. Es gab schöne High-Flying-Action von Tyler Rex. So, jetzt wird's hier laut vor der Tür. Das ist Mira, wa? Ja, da ist so eine bekloppte Freundin da und, ja. Das darf man aber nicht. Nee, aber wenn das so ist, man soll ja auch nicht lügen, ne? Man sagt das trotzdem nicht. Man umschreibt das dann. Jetzt werde ich da schon vor der Tür provoziert und gerufen. Vorhin standen sie schon vor meiner Tür und haben Furzgeräusche gemacht. Was ist das denn? Tja, das nee, das mache ich jetzt lieber nicht. So, mach mal weiter. Ja, schönes High-Flying von Tyler. Tyler Rex hat gewonnen gegen Paul Birchall. So, schönes High-Flying. Ja, ja, schönes. Schönes High-Flying von Tyler Rex. Und dann gibt es so eine Art Spear von Paul Birchall. Ich habe keine Ahnung, wie der eigentlich heißt. Und Tyler Rex konnte das Ganze mit einem Roll-Up für den Erfolg, das ist dann auch der erfolgreiche Pinfall nach 5 Minuten 18, ebenfalls 3 Sterne. Der Paul Birchall ist ja auch zum Edeljobber geworden, wa? Ja, und der greift dann den Tyler Rex auch noch an. Ja, dann machen sie noch eine kleine Fehde. Ja. Dann folgt. Paul Birchall, für den ist es dann sowieso gewesen. Also es wundert mich, dass sie den noch gar nicht rausgeschmissen haben. Werden sie wohl früher oder später machen. Ja, als Main-Event der Sendung gibt es dann eine weitere Ausgabe der Abraham Washington Show. Da habe ich bisher nur eine Ausgabe von gesehen und das war ziemlich furchtbar. Ja, das habe ich auch. Ich fand die erste Ausgabe noch relativ nett und jetzt finde ich ihn furchtbar. Ich habe die zweite gesehen, glaube ich. Ich habe die erste gesehen, da war Tommy Dreamer zu Gast. Ich habe die mit den Bella Twins gesehen. Was hast du gesehen? Die erste mit den Bella Twins. Die habe ich nicht gesehen. Aber da haben auch viele schon gesagt, das ist furchtbar. Und ja, die dritte, wer war jetzt heute diesmal zu Gast? Bist du noch da? Ja. Wer war diesmal zu Gast? Ja, auf der Rampe, wo das aufgebaut war, diesmal nicht im Ring, sondern auf der Rampe, durften Christian und Tommy Dreamer dann als Besuch vorbeikommen. Ach, beide. Mhm. Die richten sich dann beide erstmal so ein bisschen gegen diesen Abraham Washington, der auch ganz schrecklich ist. Ich weiß nicht, ob der wirklich so schrecklich ist oder ob er das nur als Heel-Gimmick so verkörpert. Oder ob er das wirklich nicht besser kann. Der kriegt die Texte so vorgegeben. Ja, aber auch so von dem, wie der das vorträgt. Ich glaube, das sagen sie ihm. Also ich glaube gar nicht, dass er das selber ist. Ich glaube, der hat ziemlich Vorgaben, macht das so und so. Oder die haben sich gedacht, wir wollen das so und so haben und haben ihn danach dann aufgesucht. Das kann auch sein. Mhm. Ich glaube, das muss man, da kann man dem wahrscheinlich nicht vorwerfen, da muss man wohl eher den Schreibern vorwerfen. Ja, erst gehen die beide so ein bisschen gegen diesen Abraham Washington vor, bis der dann, bis die beiden dann aufeinander losgehen, mehr oder weniger. Erst meinen sie dann auch, ja, wir sind ja Freunde, aber dann kommt auf Sonntag Night of Champions zu und die reden ja, ich werde Champion. Am Ende gibt es dann noch für jeden eine Ohrfeige. Gegenseitig? Ja. Und das war's? Das war's. Wie ist denn das jetzt bei Night of Champions? Ist da Tommy Dreamer gegen Christian oder ist da ein Triple Threat oder was ist da überhaupt für ECW? Tommy Dreamer gegen Christian um den Titel. Na, das ist ja toll. Ist aber auch kein Gimmick-Match. Nicht, weil es ECW ist, dass sie dann mal sagen, jetzt machen wir auch Extreme Rules. Nee, also es gab bei dem Segment, da meinte Christian noch irgendwie, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber möchtest du jetzt mir endlich mal die Extreme zeigen? Möchtest du Extreme gehen? Das mal so zu übersetzen. Da hatte ich dann schon ein bisschen die Hoffnung, ja, jetzt machen sie mal Extreme Rules Match, aber nee. Ich finde, jedes ECW-Titel-Match beim Pay-Per-View sollte Extreme Rules sein, damit sie sagen, das ist halt die ECW. Finde ich auch, vielleicht sogar jedes Titel-Match, auch wenn es bei Weekly und so ist. Ja, so, könnte sein. Das war ECW, das war eine... Match gibt's ja meistens nur noch im Pay-Per-View. Ja, das war, ECW, eine mittelmäßige Sendung. Schade, dass es keinen richtigen Main Event gab. Wobei das da habe ich nichts verpasst. Die gucke ich mir auf alle Fälle, obwohl ich sie aufgenommen habe, nicht mehr an. Obwohl das natürlich nicht schlecht für den Pay-Per-View war, um diese Apron Washington Show. Und dadurch, dass der Washington nicht nur gesprochen hat, sondern auch viel Dreamer und Christian, ging das eigentlich noch. Interessant ist auch, Christian wirft dem Dreamer jetzt auch öfters diese Weinerlichkeit vor, dieser immer so schrecklich, ja, spielt. Das ist auch gut, das geht ja auch wirklich auf die Nerven. Ja, das stimmt. Mäule. Also ich denke, das werden sie wohl nicht nochmal machen, ansonsten kommt schon Christian rein und wird sich darum kümmern. Nee, also eine mittelmäßige Sendung. Es gab ein paar durchschnittliche Matches, aber nun nichts Weltbewegendes. Und ist Tiffany gar nicht aufgetreten? Nee. War der GM gar nicht da? Nee. Die kriegt einen Daumen zur Mitte. Ja, ich kann ja nichts zu sagen. Ich habe es nicht gesehen, aber ich kann ja, wie gesagt, sagen... Die Sendung werde ich mir auch nicht angucken, obwohl ich sie aufgenommen habe. So, jetzt machen wir ganz schnell Superstars vom 23.07.09 durch, damit wir ja, das hätten. Was zu sagen? Da kannst du gerne auch was zu sagen, nur mich nicht so viel auffallen. Ich habe es gesehen. Ja. Ja, wir fangen auch hier gleich mit Christian im Opener an. Das dürfte also gleich nach ECW aufgenommen worden sein. Gegen wen? Der Kerl, der darf nochmal im Ring. William Regal. William Regal, ach, das ist aber eine sehr gute Paarung. Wenn die 20 Minuten kriegen, wird das ein super Match. Ja, das dachte ich auch und ich hoffte dann auch auf 20 Minuten. Allerdings waren das nicht ganz 20 Minuten, das waren nämlich 8 Minuten 41. Naja. Ja, das war so ein Naja-Naja-Match. Anfangs war das irgendwie so ein bisschen lahm, es wurde dann besser, es war so mittelmäßig, es war immer nicht schlecht, es war aber auch nicht so der Kracher. Wer gewonnen hat? Was? Soll ich raten, wer gewonnen hat? Ja, bitte. Christian. Ja, damit liegst du leider falsch, denn William Regal hat gewonnen, nachdem er den Killswitch gekontert hat, Christian gegen die Ecke geschlagen hat und ihn eingerollt hat. William Regal hat gegen Christian gewonnen und Tommy Dreamer hat nicht eingerissen? Nee, das ist natürlich Quatsch. Christian hat natürlich gewonnen. Er hat so eine Art Roll-Up-Sprung von der Ecke gezeigt und das war's dann auch. Ja, dann macht Sinn. Ich dachte schon, ich wollte mich gerade schon aufregen. Weil ich hätte dich mal eben lassen sollen. Also man muss ja mit allem rechnen. Unmöglich ist ja sowas nicht. Nee. Muss ja mit allem rechnen, aber das wäre schon eine ziemliche Schädigung vor dem Pay-Per-View gewesen. Ja, Match war okay, war technisch ganz okay, kriegt 3 Sterne, war aber nun nicht der Hammer und auch nicht das, was ich erwartet hatte. Also quasi eine 3 Sterne als neue 3 Fragezeichen-Folge. Also nach der Notation... Wie fandst du eigentlich jetzt insgesamt die Haus des Schreckens? Wie fandst du jetzt Haus des Schreckens insgesamt? Fand ich ganz gut. Ja, gut. Aber das Mittelstück habe ich immer noch nicht gehört. Das schlafe ich immer bei ein. Ist nicht wahr. Habe ich noch was auf, das ich nicht... Hör das doch mal auf dem Weg zur Arbeit oder so. Obwohl, ja, die 5 Minuten, da komme ich auch nicht ganz bis zur Mitte. Obwohl ja jetzt bei Eventim werden schon Karten für eine Veranstaltung in Hamburg, glaube ich, in Hamburg oder in Köln, nee, in Köln, glaube ich, verkauft, wo man sich die nächste Folge der 3 Fragezeichen 3-4 Tage vor der offiziellen Eröffnung anhören kann. Oh, das cool. Machen sie ja auch öfter mal, diese Lauscher-Lounge da von dem Rohrbeck. Ach so, na gut, das gibt's vor jedem. Ich wollte gerade sagen, was erzählt der jetzt für einen Quatsch, aber dann ist gut. Es folgte das zweite Match, Evan Bourne. war in Action, wie es denn so schön hieß, und zwar gegen Jamie Noble. Oh, das ist eine gute Paarung. Ich hatte schon irgendwo gelesen, das ist doch Pay-Per-View-Qualität war das. War es allerdings nicht ganz. Ich hatte nämlich nur ein 10-minütiges Match erwartet, allerdings waren das 5 Minuten 44. Das macht ja nichts, das kann auch gut sein. Ja. Ja, war gut, war schnell. Zum Ende hin gab es dann aber irgendwie ein bisschen zu klares Ende. Da ich mir noch ein bisschen mehr hin und her erwartet, gab dann ja der Airborne, der stieg dann wieder in die Luft, und zwar mit der Shooting Star Press. Und dann gab es den erfolgreichen Pinfall. Ich habe noch mal eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, hast du denn gehört, was jetzt genau mit Evan Bourne ist? Der ist ja bei Superstars eingesetzt worden, war für Raw eigentlich geplant, ist da aber rausgenommen worden und auch in keiner anderen außer Superstars der Wochensendung aufgetaucht. Und da gab es Gerüchte, dass er entweder verletzt wäre oder dass er irgendwie was gemacht hat, dass die Offiziellen mit ihm verärgert sind. Hast du also, da irgendwelche neueren Neuigkeiten? Nee, habe ich nicht, das habe ich noch gar nicht gehört. Dass er was gemacht hat, kann ich mir bald nicht vorstellen. Ich könnte mir fast eher vorstellen, dass er entweder verletzt ist oder dass die Zeit auch einfach zu voll war. Ja, was er gemacht, das kann zum Beispiel sein, dass er dann irgendwie durch einen Drogentest gefallen ist. Das kann ja durchaus passieren. Die nehmen ja alle Drogen und irgendwann fällt halt jeder früher oder später durch den Drogentest. Tja. Aber dann wissen wir noch nichts Neues. Dann muss ich mal nächste Woche die Ohren bzw. die Augen weiter offen halten, um zu gucken, ob ich das rausfinde. Ja. So, es folgte ein Raw-Rebound an dieser Stelle und die Hälfte der Sendung war auch schon mal vorbei. Live bei Evan Bourne jetzt direkt anrufen. Ich werde da gleich mal live per iPod gucken, ob es da schon was Neues gibt. Ja. Ja, Raw-Rebound, dann gab es ein bisschen Night of Champions-Werbung und so. Und dann folgte doch wahrhaftig schon der Main-Event. Er hatte 15 Minuten Zeit. Thomas, weißt du, was es war? Nein. Ich gebe dir einen Tipp. Kane. Kane gegen Great Khali? Nee. Kane gegen John Morrison. Das ist ja auch ein bisschen komisch am Main-Event. Ja, das dachte ich auch. Und als dann 15 Minuten noch Zeit waren, dachte ich, oh Gott, nee, jetzt muss ich mir das 15 Minuten lang antun, so ein Mist. Und als ich dann angefangen hatte zu gucken, dachte ich, warum kann das nicht noch länger gehen? War gut. Es war sehr, sehr gut. Es war das beste Match der Sendung. Sehr schlecht. Also da muss John Morrison wirklich einen sehr guten Tag erwischt haben. Ja, es war sehr, sehr gut. Also die Kicks und so, die der da alle gezeigt hat, auch Kane hat sich wohl ziemlich angestrengt. Natürlich hat John Morrison das meiste gezeigt, aber Kane hat da auch gut als Gegner fungiert. Hat gut mitgemacht. Es war echt schön und es gab dann am Ende einen Sprung nach draußen von John Morrison und Kane hat dann einen Steel Chair eingesetzt. Und das gab dann Disqualification nach 9 Minuten 38. John Morrison durch DQ gewonnen. Aber trotz diesem Endes gibt es 3,5 Sterne für dieses Match. Wie hat denn das Publikum auf John Morrison reagiert? Sehr gut und als Face eindeutig. Also Kane ist jetzt eindeutig Heel gegen Great Khali als Face. Und John Morrison, wurde der stark bejubelt oder nur so, geht so? Am Anfang noch geht so, aber als die Leute dann gesehen hatten, was er alles so da an Kicks und so gezeigt hat, da wurde es dann all mehr und am Ende war es ziemlich viel. Es ist ja so, dass der Jeff Hardy wohl seinen Vertrag erstmal nach SummerSlam nicht verlängert und dann eine Weile vom Wrestling ganz aufhört und dann wohl irgendwie Pause machen will. Und da habe ich gehört, dass bei WWE jetzt überlegt wird, ob er quasi als Top-Babyface bei SmackDown, ob John Morrison eventuell als Nachfolger aufgebaut werden soll. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Deshalb habe ich gefragt, wie die Publikumsreaktionen waren, aber die sind ja dann noch bei weitem nicht in der Nähe von dem, was Jeff Hardy so bekommt. Das nicht, aber man kann sie aufbauen und sie waren schon relativ gut. Müssen wir mal weiter drauf achten. Ja, 3,5 Sterne und dann passierte das, wovon man ausgehen konnte. Ich hatte nämlich schon gesehen, dass das der SmackDown-Bereich war. Die SmackDown-Arena, die sah nämlich ein bisschen besonders aus. Da war nämlich so ein längerer Eingang, den man da sehen konnte mit viel Beton, den habe ich jetzt gesehen. Und da dachte ich, SmackDown? Ja, bei SmackDown, da war ja der Great Khali. Ich hatte SmackDown vor Superstar schon geguckt, aus Sicherheit, damit ich das Wichtigste gesehen hatte. Und da dachte ich, dann kommt bestimmt gleich Great Khali. Und das war auch so, dann kam die Great Khali Musik. Great Khali hat dann erstmal den Kane abgelenkt. John Morrison kam dann hinten mit dem Steel Chair und hat Kane erstmal zu Boden geschlagen. Und dann gab es einen kleinen Brawl mit Great Khali, der Kane dann aus dem Ring ziehen wollte, aber Kane konnte dann flüchten. Da wird ja wieder eine super Fehde. Die hatten wir ja schon mal, Khali gegen Kane. Das wird ja wieder super. Da freue ich mich schon auf die technisch hochwertigen Kämpfe. Ich auch. Das wird der Main Event vom SummerSlam. Ja. Dann können wir noch eben schnell was sagen. Du hattest mit der Randy Savage DVD angefangen. Ich möchte vorher noch eben etwas sagen. Ich hatte mir das WrestleMania 25 DVD-Set geholt. Ja. Ich hatte jetzt angefangen, die Hall of Fame zu gucken. Es gab da ja so viel Kritik von wegen, die ist hier kurz und so. Aber ich muss sagen, mein Gefühl, das bisher sehr, sehr gut. Ich fand das sogar sehr gut, dass es so ein bisschen begrenzt war von der Zeit, weil ich muss, diese zu langen Reden, die habe ich mir auch nie gerne angehört. Also davon her, ich finde das bisher sehr gut und kann die Kritik nicht verstehen. So, jetzt hast du noch 5 Minuten Zeit für deinen Randy Savage. Nee, das mache ich hinterher, wenn wir mit der Tipperei sind, weil das war das musst du jetzt machen. Ich habe jetzt ja genaue. Sag dir nur mal Folgendes zur Hall of Fame. Wenn ich beispielsweise an die großartige Rede von Bret Seidman Hart denke, wenn ich daran denke, dass sie da 80% rausgekürzt hätten, weil sie die Zeit ja so massiv gekürzt hätten, hätte mich da schon sehr geärgert. Von daher bin ich froh, dass Bret Hart schon in der Hall of Fame ist, dass sie da nicht kürzen konnten. Ich bin gespannt, ob Randy Macho Man Savage in die Hall of Fame kommt. Fände das aber ein bisschen schade, dass er dann auch nur so wenig Zeit kriegt. Obwohl er auch nicht so der größte Redner ist. Das stimmt natürlich, aber man hat hier auch keinen Bret Hart diesmal darin. Was ich aber auch sehr schade finde, ist, wenn doch irgendwann nochmal der Ultimate Warrior als in die Hall of Fame aufgenommen werden würde. Weil der ist schon ein öffentlicher Redner und er ist auch jemand, der sehr eigentümliche Reden hält. Und ich fände es sehr schade, wenn man ihn sozusagen beschneiden würde in der Zeit. Wobei ich allerdings auch glaube, dass sie ihn mit Gewalt von der Bühne zerren müssten und dass er wahrscheinlich einfach weiterredet. Auch wenn sie ihm da irgendwelche Signale geben. Dann kommen wahrscheinlich zwei nette Frauen rein und werden ihn da von der Bühne zerren und das so aussehen lassen, als ob sie mit ihm da weggehen. Ich weiß es nicht. Aber ist sowieso ja nicht besonders wahrscheinlich, dass er... Thomas möchte noch nichts der Randy Savage DVD sagen. Das kommt also noch. Außer, dass sie bei den DVD-Sets von Einzelwrestlern mit unter den ersten 4 Plätzen bei mir ist. Gut, und damit werden wir jetzt eine kleine Musik... Wir ein bisschen die Spannung in die Höhe treiben. Ja, damit werden wir jetzt eine kleine Musikpause machen. Thomas, du konntest jetzt schon... Ja, ich habe etwas ausgesucht, was Thomas noch sehr bekannt sein dürfte. Er darf jetzt mal kurz nachdenken. Was denn? Ja, hör mal auf mit Musik, wir haben nicht so viel Zeit. Lass mal die Musikpause heute weg. Nee, die gibt's heute auch. Und zwar haben wir die alte Ringglockenmusik heute dabei. The Dirt von Goddess Music aus ihrem aktuellen Album Promo. Also hier The Dirt, viel Spaß, wir sind gleich wieder da. Und da sind wir wieder mit Dropkick Drummer. Na, das war doch ein schöner... Das war eine interessante Musikpause. Ich finde das allerdings ein bisschen heftig, dass du deinen Zuhörern jetzt eine halbe Stunde Pause einspielst, nur weil du die ersten zwei Sätze der 9. Sinfonie von Beethoven ausgewählt hast. Nein, das war natürlich eine sehr nette Musikpause. Thomas kennt das Lied natürlich noch und hat es nun ja auch nochmal gehört. Ja, das war Beethoven, der erste und der zweite Satz aus der 9. Sinfonie. Nee, das war natürlich The Dirt von, ich weiß Heute nicht wem. Schöner Gott hat uns. Hast du die CD eigentlich, sonst bin ich dir mal mit von Beethoven? Ja klar, die habe ich hier noch im Regal stehen. Dann ist gut. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ja, das wird helfen, sonst kommen wir nicht durch. Wir wollen ja noch tippen. Also du willst vielleicht nicht tippen, weil du verlierst dann schon wieder. Ja, erst kommen wir noch zu SmackDown vom 24.07.09. Ja. Es beginnt mit Jeff Hardy, der rauskommt. Der sagt dann erst nochmal, dass CM Punk ihm nun wirklich genug ist und er nur noch nervt. Und am Sonntag wird er CM Punk den Titel abnehmen. Und dann wird er wohl mal gucken, was CM Punk dann sagt. Und Jeff Hardy trifft jetzt im Opener auf Chris Jericho. Ja. Das gab's bei Raw ja schon mal um den Intercontinental-Titel, als Hardy so Mist gemacht hatte und Jericho ihm dann den Titel abgenommen hatte. Und auch hier war das wieder ein sehr, sehr gutes Match. Sehr spannend, da sieht man halt, dass da zwei Leute sind, die Ahnung haben. War nicht so gut wie das bei Raw mal, aber es war sehr gut. Und nach der Swanton Bomb hat Jeff Hardy das Ganze für sich entschieden. 11 Minuten 55 und 3,5 Sterne. Hat er den Intercontinental-Titel damit gewonnen? Nee, um den ging es ja gar nicht. Nein. Achso, nee, den hat ja auch Ray jetzt. Ich krieg das durcheinander, dass Jericho gekannt hier immer hat. Stimmt ja. Bisschen, ja. Achso, doch, Jericho ist ja Tag-Team. Das ist auch ein Durcheinander jetzt. Jericho ist ja Tag-Team-Champion, hat aber keinen Tag-Team-Partner. War aber ein guter Kampf, sagst du. Ja. Ja, Jeff Hardy hat hier dann mal wieder gewonnen, weil er ja beim Pay-Per-View verlieren wird. Aber ich will meine Tipps noch nicht vorwegnehmen. Ja, Michelle McCool sehen wir jetzt Backstage mit so einer Stylerin. Und Melina kommt dann noch dazu und sagt, ja, Michelle, du brauchst wohl ein bisschen mehr Make-up und haut dir dann so eine ganze Handvoll Make-up ins Gesicht. Also das schon mal als Vorbereitung für das Divas-Match bei Night of Champions. Ja, super. Da müssen wir ja zwei Frauenkämpfe durchhalten. Ja. Dann sehen wir einen John Morrison-Spot und dann kommt ein weiteres Great Khali-Match. Und das ist wirklich ein Dream-Match, denn Great Khali trifft auf Mike Knox. Oh, herrlich. Den habe ich auch lange nicht gesehen. Wusste ich gar nicht, dass er bei SmackDown jetzt ist. Nee, war mir gar nicht mehr so bewusst, dass es den überhaupt noch gibt. Auf jeden Fall kommt Kane dann da bald noch hinzu und lenkt Kali ab. Sieht genauso aus, Mike Knox, mit diesem langen, wuscheligen Bart und so? Ja, genau. Okay. Kane kommt dann dazu und lenkt den Kali erstmal ab, aber trotzdem kann der Great Kali gewinnen durch den Punjabi Plunge. Nach 2 Minuten 13 einen Stern, das war's. Kane wird jetzt wohl die Heel-Rolle einnehmen. Kane kommt dann auch noch zum Ring. Sieht ganz so aus, als ob er reingehen will und als ob ein Brawl dann beginnen wird. Aber er geht dann doch wieder zurück. Mhm. Dann sehen wir Crampton mit einer neuen Ausgabe von Word Up. Oh, da bin ich ja mal gespannt, welches das Wort diesmal ist. Welches ist das Wort? G-O-A-L und irgendwas. Man will damit auf jeden Fall auf das neue DVD-Set Elliot Powers Greatest Tag Teams of All anspielen. Und die wird dann nochmal hervorgeholt. Und als dann die Hart Foundation erwähnt wird, zusammen mit Eve Torres, kommt dann die Hart Dynasty. Und die beiden Teams machen dann aus, dass man sich doch gleich im Ring sehen wird. Kam denn diesmal gar nicht der Jesse, a.k.a. irgendwas in den Ring? Doch, der Jesse, der kam auch noch, der kam allerdings nicht in den Ring, der kam da auch noch hin. A.k.a.? Hat er wieder a.k.a. gesagt? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist schon mal super. A.k.a.? Das werden wir rausschneiden und 5-mal am Anfang der Folge senden. Du, das musst du bei der in der Schule auch mal machen, wenn du dich vorstellst, wenn es so um den Kreis geht und kommst in eine neue Klasse, muss ich vorstellen, dann sagst du Mirko a.k.a. und dann lässt du dir noch irgendeinen anderen Namen einfallen. Das ist also M-Dog. Ja, ja. Mein M-Dog, dann sagst du, ich bin Mirko a.k.a. M-Dog. Ja, das ist deine neue Vorstellung. Kann ich mir fantastisch gut vorstellen. Ja, hervorragend. Im nächsten Match kommt Dolph Ziggler mit Maria zum Ring. Wenn ich im Meeting bei der Arbeit sitze, dann stelle ich mich auch mal so vor. Ja, ja. Ja, Dolph Ziggler im nächsten Match zusammen mit Maria darf er gegen Finlay ran. Wie, zusammen mit Maria? Naja, die kommt nur mit zum Ring und darf sich da dann schön hinsetzen. Nein, oder was? Was? Er im Mixtag-Team und Finlay alleine? Nein, nein, nein, Maria kommt nur mit zum Ring und darf sich da dann schön hinsetzen. Ach so, als Valet. Ja. So wie Miss Elizabeth früher. Habe ich eigentlich erzählt, dass bei dem Macho Man Randy Savage DVD-Set die Moderation von Matt Stryker und Maria gemacht wird? Nee, muss auch nicht sein. Aber jetzt weißt du es. Kannst du mir mal sagen, wie der Finisher von Dolph Ziggler heißt? Nee, wollte ich gar nicht. Ich hatte da, glaube ich, mal eins gehört, aber das war so... Moment, pass auf, das ist der geklaute Stroke von Jeff Jarrett. Mhm. Das ist doch dieser alberne Move, wo er ihn so mit dem Gesicht nach vorne und beide zusammen so nach vorne wegkippen. Ja, genau, jetzt weiß man das auch schon. Das ist erstaunlich, weil der Move, das ist ja früher der Finisher, was heißt früher, das ist ja noch immer der Finisher von Jeff Jarrett, der heißt ja Stroke. Und den fand ich schon bei Jeff Jarrett ziemlich blöd. Und jetzt haben sie Jeff Jarrett auch noch geärgert und den Move auch noch geklaut. Tja, wenn man sich sowas nicht versichert. Genau wie Michelle McCool, die ja als Finisher den AJ Styles Clash hat. Ja. Dolph Ziggler darf dann auf jeden Fall gewinnen, nachdem er diesen Finisher draußen zeigt. Und Finlay dann aus. Neuer Intercontinental-Champion. Und Finlay dann ausgezählt wird. In einem. Heute Nacht. Ja, lass mich bitte immer einmal ausreden, damit das hier nicht so lange wird. Was denn? Du warst so schön fertig, oder nicht? Nee, ich war nicht fertig. Ich wollte noch sagen, dass Finlay dann draußen ausgezählt wird und dass 4 Minuten 19 gegen das Ganze und bekommt von mir 3 Sterne. Ach so. Dann sehen wir noch, wie ein Chris Jericho mit einer verletzten Schulter, glaube ich, mit Kane spricht. Ach, ja, ja, der muss ja jetzt sehen, dass er... Hat er das bei Raw eigentlich gar nicht versucht, dass er irgendjemanden als Tag-Team-Partner versucht hat zu kriegen? Man hat es interessanterweise nicht gesehen, nein. Dann versucht er das nur bei SmackDown. Das hatte ich nämlich irgendwo gelesen, dass er während einer Sendung im Hintergrund die ganze Zeit versucht, Leute einzureden, damit er einen Partner bekommt. Dann kommt der nächste Menüpunkt in SmackDown, nämlich dieses... CM Punk Challenge the WWE Universe, also CM Punk fordert das WWE-Universum heraus. Ja, da sagt er dann nochmal, dass er ja Straight Edge ist, nichts raucht, nichts trinkt und er meint dann zu den Zuschauern, dass sie doch mal lernen sollen, sich zu kontrollieren. Jeff Hardy kommt dann raus und sagt, ja CM Punk, du bist doch unmenschlich, dass du so etwas nicht machst. Leute machen Fehler. Und am Ende verlässt CM Punk dann den Ring und meint, mit so einem will ich nicht im Ring stehen. Und geht dann einfach. Das ist auch gut so. Ich muss dir mal eine folgende Frage stellen. Du trinkst doch keinen Kaffee, oder? Ich trinke nur Tee. Du trinkst nur Tee, das ist sehr gut. Also fang mal nicht an, Kaffee zu trinken. Ich habe ja, das fällt mir jetzt gerade ein, wegen Straight Edge und Drogenabhängigkeit. Ich habe ja was hast du wieder gemacht? Die Kaffee bei der Arbeit getrunken und jetzt habe ich mal dann gelesen, dass das auch quasi wie so eine Art Droge ist. Und wenn du auf einmal aufhörst, Kaffee zu trinken, dann hast der Körper richtig harte Folgen. Das ist dann wie beim Drogenentzug. Da hast du richtig 2 Tage Kopfschmerzen und teilweise noch schlimmere Sachen. Und habe ich gedacht... Hattest du da irgendwie sowas getwittert? Nee, ne? Bitte? Hattest du da was getwittert oder so? Nee, ich hatte kurz auf Facebook was geschrieben. Stimmt. Und da habe ich mal dann gesagt, so, ja, dann höre ich mal ganz auf, Kaffee zu trinken, weil ich das nicht geglaubt habe. Und das war aber wirklich so. Also ich hatte 2 Tage, den ganzen Tag von morgens bis abends Kopfschmerzen. Und das ist ganz schlimm. Aber jetzt habe ich seit mittlerweile 6 Tagen keinen Kaffee mehr getrunken. Jetzt hoffe ich mal, dass das so bleibt. Und da fangen wir mal gar nicht erst mit an. Wo wir gerade dabei sind, muss ich hier live in der Sendung mal gerade was twittern. Benutze ja momentan wieder sehr viel Twitter und gar kein Facebook. Twitter benutze ich im Moment so gut wie gar nicht, außer ich habe ja die meisten auch aus meiner Followerliste rausgeschmissen und verfolge jetzt im Prinzip nur noch die Dienstlichen, die sich mit IT-Security beschäftigen und die verfolge ich dann bei der Arbeit. Also vor 3 Minuten hatte ja der nette GM Ronnie was getwittert. Auf 6abc.com gibt es heute exklusive Backstage-Clips vom WWE-Pay-Per-View. Muss ich auch nicht wissen. Gucken wir sowieso nicht an. Nee, da muss ich hier gerade mal gucken. Dann würde das jetzt die Ringside 432 heute gibt, das wäre was anderes, aber die wird so heute nicht. Nee, die haben jetzt schon seit Monaten keinen Schlag den Ösi mehr gemacht, ne? Haben sie aber bei der letzten Sendung auch angekündigt, dass es dem wohl nicht gehen wird. Finde ich ein bisschen schade. Ja. So, das hier ist noch was von dem Jeremy Borash. Bitte? Hier ist noch was von dem Jeremy Borash. Und jetzt muss ich hier gerade mal was twittern. Was twitter ich denn? Der schaut ein bisschen viel, der Borash. Das geht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen auf die Nerven, weil der vorne in meinem Facebook ziemlich viel dann immer ist. Ja, das stimmt. Das liegt allerdings, glaube ich, daran, dass er ja sehr viel reißt mit mit TNA und dann immer sehr viel Zeit hat und da Backstage immer zigtausend Minuten rumsteht und nicht weiß, was er machen soll. Ich hatte übrigens kurzfristig schon überlegt, ob ich zu der TNA-Tour hier in Hannover gar nicht hingehe, weil ich wahrscheinlich bis zum 29. Auf Borkum bin. Im Urlaub und am 30. ist ja schon diese TNA-Tour und da muss ich ziemlich gehetzt hier hin, aber ich schätze, ich kriege das dann doch noch irgendwie hin. Weil die Karte habe ich ja schon, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, die wieder zurückzugeben, die will ja auch keiner kaufen. Da kommen ja sowieso nicht genug Leute. So, nehme mit Ed Ulmig 6 neuen Wrestling-Podcast auf und das wird jetzt gerade mal geupdatet. Nimm mir mit wem? Ed Ulmig 6. Wer ist das denn? Ja, das bist wohl du. Ach so. So hätten wir das auch jetzt wissen, dass alle Leute. Hier gerade mal gucken, ob hier noch eine Direct Message. Freu mich denn? Immer noch 5 Leute oder schon ein paar mehr? Hey, der Witzke, ich hab hier noch. Was? Wie viele Leute verfolgen dich denn auf Twitter? 103 aktuell. Hey, das sind aber ein paar mehr geworden dann. So, dann habe ich hier noch Direktnachrichten bekommen. Muss ich gerade mal gucken. Guckst du? Deutschland. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Vielen Dank, dass Sie uns folgen, ne? Ja? Ja, das sind immer die automatischen Nachrichten. Die finde ich immer eine Katastrophe. Ja, das stimmt. Hier ist aber noch keine. Ach, hier, die ist nicht automatisch. Ich habe nämlich noch einen ganz netten Kerl gefunden, der auch Wrestling guckt. Der schreibt mir nun wieder mal was. Soll dir eine E-Mail schreiben? Was soll das denn mit Twitter? Ach, das ist schon gut so. Was schreibt der denn? Das sag ich dir nicht. Sag mal. Sonst gucke ich das nach. Sag doch mal. Wie willst du denn das? Ja, ja. Sag doch mal. Ja, warte mal eben kurz. Gut. So, dann können wir das auch wegmachen. Haben wir was getwittert? CM Punk hat jetzt das Publikum beleidigt, aber er hat ja recht mit seiner Drogenabstinenz. Und das wollte ich dir nur sagen mit dem Kaffeeentzug. Kaffee ist auch eine Droge, Alkohol ist eine Droge, Rauchen, Heroin, alles Drogen, alles Finger weg. Jo. Dann folgte dieses Match, was bei World Up entstanden ist. Und das ist, wie sich herausstellte, ein Women's Match. Eve gegen Natalia, jeweils kam dann Crime Time und die Hart Dynasty mit. Ja. Einzige Überraschung in diesem Match war, dass Eve Torres einen sehr schönen Moonsault zeigen konnte und dadurch auch gewonnen hat. 2 Minuten 58 ging das Ganze. Ich gebe dir mal 2,75 Sterne, weil es nicht so schlecht war wie gedacht. Ich habe das ganze Match nur drauf geachtet, was Crime Time gemacht hat. Achso. Ja, Natalia ist aber eigentlich so von den Wrestlerinnen die beste. Also technisch jetzt. Ja, war auch nicht so schlecht. Und da diese Eve, die gibt sich zumindest Mühe. Also da merkt man zumindest, dass sie sich anstrengt und nicht nur so dumm rumsteht, wie jetzt die einen, oder wie jetzt zum Beispiel diese Bella Twins. Die haben ja überhaupt kein Potenzial, also die sollten wir gleich da rausschmeißen. Ja, wir sehen Chris Jericho beim Greg Carly Backstage stehen und Chris Jericho fragt, ob denn der Carly seinen Partner bei Night of Champions sein möchte. Carly redet dann immer wieder irgendwie so ein Zeug, was kein Mensch versteht, und der Ryan John Singh übersetzt dann, dass Carly gerne der Champion sein würde, da wäre denn Chris Jericho nicht sein Partner? Aus welchem Land kommt denn eigentlich der große Carly? Aus Indien. Und was glaubst du, was der da für eine Sprache spricht? Ja, das wird wohl indisch sein, aber das. Ja, da kannst du mal sehen, da hast du das doch erkannt. Ja, das ist schon klar, aber das versteht ja trotzdem kein Mensch, der nicht Indisch redet. Und ich glaube, allzu viele Inder werden unter den WWE-Zuschauern nicht da sein. Auf jeden Fall verhältnismäßig. Indien ist ein großes Land. Und wenn da SmackDown übertragen wird, ich glaube, das ist ja einer der Gründe, weshalb sie den Carly überhaupt noch haben, ne? Damit sie auch die Leute haben. Wobei das Interessante ist, in Indien habe ich mir sagen lassen, dass Indisch es ist eigentlich gar nicht eine Hauptsprache, sondern Indisch ist eine große Anzahl von Dialekten und wahrscheinlich gibt es da irgendwie in der Region, aus der er kommt, einen speziellen Dialekt. Das heißt, es verstehen dann wahrscheinlich nicht alle Inder, sondern nur ein bestimmter Teil der Inder. Also? Die meisten Inder, die sich regionsübergreifend unterhalten wollen, sprechen dann halt doch auch Englisch. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Haben uns nur Inder, die bei uns arbeiten, so erzählt. Tja, vielleicht erzählen die ja auch Lügen. Ne, ich glaube das nicht über. So, wir sahen das R-Truth als nächstes in Action war. Interessanterweise auch wirklich als R-Truth und nicht als Pretty Ricky. Pretty Ricky. Delicious Pretty Ricky. Ja, der war er nicht. Das fand ich ein bisschen komisch, denn da hat man sich schon die Rechte an solchen Wörtern gesichert und dann kommt der nicht mehr als dieses Gimmick raus. Der hat nämlich ganz normal gesungen und ist dann reingekommen. Der kann aber froh sein. Wenn er mit diesem Gimmick auch noch kämpfen muss, dann kann er seine Karriere wirklich begraben. Das ist nicht witzig und kann man auch nicht ernst nehmen. Das ist schon ärgerlich. Gegen wen musste Arthur? Charlie Haas. Und wer hat gewonnen? Ja, so R-Truth verletzt sich in dem Match noch so ein bisschen am Knie. Ich denke mal, das war geworkt. Und es gibt dann einen sehr schönen Spit-like-Scissors-Kick. Der war echt fantastisch. Also, der war nicht so normaler Scissors-Kick. Das war schon fast ein bisschen Head-Scissor-mäßig. Der war echt gut. Und 4 Minuten 41, R-Truth hat nach diesem Scissors-Kick gewonnen. 3 Sterne und da kommt etwas zu futtern. Das ist doch schon mal schön. Thomas, dein Kommentar bitte. Ist Abendbrotzeit oder was? Ja, es gibt jetzt hier Pommes und Sachen von der Bude. Bekomme ich hier gerade geliefert. Aber keine sehr nahrhafte Nahrung. Ach. Jetzt werde ich mich hier einmal neben das Aufnahmegerät eine Pommes stellen und hin und wieder mal ein Pommes essen. Ja, ist in Ordnung. Kannst du ruhig mit vollem Mund sprechen. Ich verstehe das ja. Das werde ich unter Umständen hin und wieder mal machen. Ist aber sehr höflich. Du sollst nicht mit vollem Mund sprechen. Nein. Thomas, dein Kommentar. Nach Arthus und Charlie Hart. Arthus hat mit dem Split-Legged irgendwas gewonnen, hast du gesagt, ne? Mhm. Jim Ross und Todd Grisham gehen die Night of Champions Card durch. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, sonst würde ich ja gerne was sagen, während du isst. Aber ich kann mir das richtig vorstellen, wie du die jetzt da nicht reinstinkst. Weißt aber, dass du bei jedem Bissen mindestens 15 Mal kauen musst, ne? Es folgt als Main Event ein Champion vs. Champion Match. World Heavyweight Champion CM Punk gegen Intercontinental Champion Rey Mysterio. Da kannst du aber ein bisschen was zu sagen. Das könnte ganz gut werden. Ja, ich habe den Kampf nicht gesehen, aber das könnte natürlich ganz gut werden. Weil ich weiß gar nicht, ob ich was drüber gelesen habe, aber ich würde mal davon ausgehen, dass eventuell Jeff Hardy oder Dolph Ziggler oder beide eingreifen, damit die entsprechenden Matches von Ray und Dolph Ziggler und CM Punk und Jeff Hardy noch mal ein bisschen gepusht werden. Also ich vermute mal, dass es kein richtiges Ende gibt, sondern dass es irgendwie ein Countout oder eine Disqualifikation gibt. Ja, ein sehr Ein sehr abwechslungsreiches Match. Dolph Ziggler kommt dann noch rein. Ja, habe ich ja gedacht. Es gibt dann noch einen. Es gibt ein Springboard von Ray. Ray springt allerdings direkt auf die Schultern von CM Punk in den GTS. Es gibt aber wieder einen Konter. Ray zeigt einen Bulldog, den 619 und einen Springboard. Es sieht schon fast so aus, als würde Ray gewinnen, aber Ziggler unterbricht dann das Cover. Deshalb gibt es einen Disqualification-Sieg für Ray Mysterio. Noch 11 Minuten 8, 3,5 Sterne, sehr gut. Und Ziggler zeigt dann noch zweimal diesen Rollen-Finisher gegen Ray Mysterio. Und dann kommt noch Jeff Hardy rein, rauscht so an CM Punk vorbei und macht Ziggler fertig. Und dann kommt noch CM Punk wieder rein und zeigt einen GTS gegen Jeff Hardy und ist der Gewinner. Mhm. Ja, CM Punk wird am Ende auch der Gewinner beim Pay-Per-View sein. Sehr gutes Smackdown. Daumen nach oben. Thomas, jetzt sage, was du deiner Randy Savage steht vor dem. Nee, das kann ich jetzt gar nicht. Das hätte ich ja vorbereiten müssen. Ich bin ja jetzt mitten noch beim Bügeln. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Wir müssten jetzt, während Mirko da noch am futtern ist, achso, du brauchst jetzt sicherlich 5 Minuten zum Essen, wa? 10. Können wir die Tipps machen oder muss ich jetzt 5 Minuten füllen? Du musst jetzt am besten in 5 Minuten füllen. Ja gut, dann muss ich jetzt in mein Hemd kurz in den Schrank hängen, dass ich jetzt gerade gebügelt habe. Ich habe jetzt nur noch 2 Teile zum Bügeln. Fertig, habe ich gut. Einen ganzen Haufen gebügelt, dann muss ich 2 Wochen nicht mehr bügeln. Ich bereite mich auch. Wir brauchen nicht zu schlingen. Dann hole ich jetzt doch kurz das Heft von der Macho Man Randy Savage DVD und sag da was zu. Mhm. Also, das ist ein 3er-DVD-Set, was ein bisschen, und das ist ein sehr gutes DVD-Set, was ein bisschen schade ist, ist, dass es keine Dokumentation gibt. Da kann man dann trefflich drüber spekulieren, warum das so ist. Ich finde es ein bisschen schade, zumal auf der Mr. Perfect DVD, die ja ungefähr denselben Zeitraum abdeckt, da gab es ja eine zwar kurze, aber recht gute Dokumentation. Und viele Leute, wenn man das richtig logistisch macht, und die wissen ja vorher schon, welche DVDs die produzieren, dann hätten sie diese ganzen Interviews, die sie bei Mr. Perfect gemacht hatten, dann hätten sie die Leute gleich da behalten können und auch die entsprechenden Fragen zu Randy Savage stellen können. Ist ein bisschen schade, aber es gibt ja Gerüchte, dass der Randy Savage sehr ungeliebt ist in der WWE, dass er deshalb auch nie wieder zurückgekehrt ist, dass er deshalb bis heute auch noch nicht in der Hall of Fame ist. Und keiner spricht das so richtig aus, aber da muss es wohl mal einen Vorfall zwischen Randy Savage und Stephanie McMahon gegeben haben. Und seitdem ist er da wohl in Ungnade gefallen. Da weiß ich aber nichts mehr dazu. Die DVD, wie gesagt, es sind 3 DVDs, im Wesentlichen Matches. Das erste Match von 1985, das ist wirklich sein Debüt gegen einen Jobber, Rick McGraw. Und das letzte Match ist dann aus der WCW-NWO-Zeit. Das ist Kevin Nash und Sting gegen Savage und Sid Vicious. Und wie das so üblich war, von 1999, also Zeit von 85 bis 99. An Bonus-Features gibt es im Wesentlichen Segmente, Interview-Segmente, wie er da die Entscheidung zu seinem Manager fällt und so weiter und so fort. Bei den Matches gibt es eine sehr gute Auswahl. Es gibt natürlich die bekannten Matches, also von WrestleMania zum Beispiel, wie er den Titel von Million Dollar Man gewinnt, oder wo viele sagen, das ist vielleicht sogar das beste Match, was es jemals gab bei der WWE, von WrestleMania 3 gegen Ricky Steamboat. Es gibt aber auch ein paar Matches, die man noch nicht so häufig gesehen hat. Das vielleicht interessanteste Match, wusste ich überhaupt nicht, dass es überhaupt stattgefunden hat, das war ein Tag Team Match. Und zwar war das Randy Savage zusammen mit Bret Hart. Jetzt gucke ich gerade mal hier, wann das war. Muss ich mal aus der Liste raussuchen. Das muss auf der zweiten DVD gewesen sein. Das muss auf der zweiten, oder war es sogar auf der dritten? Das war auf der dritten sogar. Das ist von 1992 und hat stattgefunden in Worcester in Massachusetts, glaube ich, am 20. Juli. Steht keine Fernsehsendung dabei, das heißt, ich nehme wirklich an, das wurde so auch angekündigt, dass es gar nicht im Fernsehen übertragen wurde, sondern dass das mit aufgezeichnet wurde und dann im Archiv der WWE auch gelandet ist, dass das aber nie richtig ausgestrahlt worden ist. Und zwar war das ein Tag Team Match zwischen Randy Savage und Bret Hart gegen Ric Flair und Shawn Michaels im Tag Team. Das wusste ich auch nicht, dass die beiden zusammen mal im Tag Team standen. War auch ein ziemlich gutes Match. Also kein super Pay-Per-View-Match, aber ein ziemlich gutes Match. Ja, und so hat man dann wirklich ganz, ganz gute Kämpfe, sehr bekannte Kämpfe, weniger bekannte Kämpfe, auch so schöne Sachen wie zum Beispiel das Rückenmatch nach WrestleMania 4 zwischen Savage und dem Million Dollar Man als Steel Cage Match im Madison Square Garden. Das war dann deutlich besser als das WrestleMania 4 Match, weil da war ja doch sehr viel Eingreifen von außen. Es gab ein überraschend gutes, diesen überraschend guten Kampf von WrestleMania 7 gegen Ultimate Warrior. Dann gab es einen Kampf, der war sehr gut, den hatte ich auch so in dieser vollen Länge noch nicht gesehen. Und zwar aus dieser Fehde zwischen Randy Macho Man Savage und Jake the Snake Roberts. Das war, nachdem Savage schon einmal zurücktreten musste und dann wieder zurückgekommen ist. Da gab es ja mal diesen komischen Pay-Per-View an einem Dienstag. Dieser This Tuesday in Texas Pay-Per-View, wo, glaube ich, Hulk Hogan den Titel gegen den Undertaker verloren hat oder zurückgewonnen hat. Jedenfalls war das zwischen den beiden der Main Event. Und da gab es ein Match zwischen Savage und Roberts. Und das war ein hervorragender Kampf aufgrund der Storyline hinterher. weil Jake the Snake da wirklich dann Randy Savage angegriffen hat und auch mit der Cobra, mit der ihn ja schon einmal angegriffen hat, sodass diese Cobra den Savage wirklich im Arm gebissen hat, wieder drohte, dass er die Cobra wieder rausholt und sich dann Elizabeth dazwischen geschoben hat und diese das von der Spannung aufgebaut haben und wie das Publikum da vor allen Dingen auch reagiert hat, das war schon schade, dass sie das für so einen schlechten Pay-Per-View dann genommen haben. Deshalb sieht man das relativ selten. Insgesamt war das, ist das für mich natürlich speziell die ersten beiden DVDs eine besonders schöne DVD, weil das die Zeit war, als ich angefangen habe zu gucken, mit WrestleMania 3 vor allen Dingen und die Zeit darum, und diese ganze Fehde mit Hulk Hogan. Und deshalb ist das auch, gehört die auch mit zu meiner Ansicht nach meinen 4 Lieblings-DVDs von Einzelwrestlern. So, mit? Das waren jetzt die 5 Minuten. Hast du jetzt aufgegessen, Mirko? Ja, mit welchen DVDs? Also ich würde zu meinen 4 Besten gehören Bret the Hitman Hart, das Dreier-Set, das zweite Dreier-Set von Ric Flair, also nicht die erste Ultimate Collection, sondern die zweite, The Definitive Collection, die Hulk Hogan Vierfach-DVD-Set und die Randy Savage jetzt. Das hat aber damit im Wesentlichen zu tun, dass das die Zeit ist, wo ich angefangen habe zu gucken. Das heißt, das ist dann so ein bisschen das Nostalgische. Das wird bei dir sicher ein bisschen anders sein, nehme ich an. Ja, also meine Lieblings-DVD-Sets auf Platz 1 ist die Bret Hart. 2 die Shawn Michaels. Ja. Und 3 und 4 ist nicht gerade leicht. Ich gucke hier gerade, die Stone Cold ist nicht verkehrt. Die Hulk Hogan ist natürlich auch gut. Dann habe ich hier noch eine Roddy Piper, eine Undertaker, die Ex-Ladder-Match, da kann ich mich jetzt nicht so festsetzen. Ich hätte erwartet, dass du zum Beispiel bei der Eddie sagst, die Eddie. Weil das ist meistens ja so, die Zeit, in der man dann anfängt zu gucken. Stimmt, die habe ich nur nicht gesehen, weil ich habe hier noch 2 andere hier unten stehen, die The Rock DVD gibt's auch noch. Achso, dann. Ne, und die Raw 50th Anniversary, die war auch sehr, sehr gut. Ja, nee, ich meinte jetzt aber auch nicht bei den DVD-Sets, alle DVD-Sets, sondern nur die DVD-Sets von Einzelwrestlern. Wenn ja, du, das weiß ich wohl. Wenn ich beispielsweise bei allen, von allen DVDs, dann wäre bei mir bei den Top 3 auf jeden Fall The Rise and Fall of ECW dabei, weil das meines Erachtens nach die beste Dokumentation ist, die sie bisher gemacht haben. Also nicht nur innerweise kämpfen, aber die Dokumentation ist einfach so gut. Ich hoffe, dass wir das bei jetzt The Rise and Fall of WCW wieder ähnlich machen. Ich bezweifle das aber. Ich fand die Doku von der Bret Hart sehr gut. Bitte? Ich fand die Doku von der Bret Hart sehr gut. Ich müsste mir jetzt nochmal die Roddy Piper ganz angucken. Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich weiß auch, die Doku ist nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt mal gesehen habe. Da haben wir zusammen geguckt. Da habe ich für dich übersetzt. Aha. Hier hattest du mal mit, als ich in Emden war und da haben wir die Doku zusammengeguckt und da habe ich übersetzt. Dasselbe haben wir ja mal bei der Brian Pillman gemacht. Ja, und die Mr. Perfect DVD ist natürlich auch noch sehr gut. Die ist auch sehr gut. Die ist auch bei mir knapp dabei, weil das auch natürlich meine Zeit ist. Aber ich habe tatsächlich immer bei den Wrestler-DVDs die, wo ich zu der Zeit auch angefangen habe zu gucken. Das kann sein, dass das bei dir in 10 oder 20 Jahren, dass es dann zum Beispiel eine viel bessere John Cena gibt und dass du dann sagst, statt Hulk Hogan John Cena, weil John Cena ist ja im Prinzip so ein bisschen der Hulk Hogan der Jetztzeit. Ja. So, Thomas, ich habe noch eine Überraschung für dich. So, wir müssten ja jetzt in 5 Minuten die Tipps durchziehen, damit wir zeitlich sauber sind. Ja, und ich habe noch eine Überraschung für dich. Ich habe nämlich einen deiner Lieblinge in die Sendung eingeladen. Wen denn? Denk mal ein bisschen drüber nach. Ja, weiß ich nicht. Ist Oma jetzt da? Der ist schon in der Sendung. Er oder sie. Ja, weiß ich ja nicht. Kannst du dich noch an Dropkick Drama Nummer 50 erinnern? Dropkick Drama Nummer 50? Wer war denn da mit in der Sendung? Ja, das, jetzt den Namen weiß ich jetzt nicht. Aber der Kollege, der da dieses, der bei Moontalk da mal mitmacht. Ja, Sven. Und den haben wir jetzt in der Leitung. Wie hast du das denn gemacht? Mit 2 Telefonen? Nee, das war eine kleine Verarsche, die ich jetzt gerade mal einführen wollte. Ich dachte... Hätte ja sein können, dass du das machst. Ich weiß nicht, ob das mit eurem Telefon möglich ist, dass ihr... Ja, das weiß ich auch nicht. ...zwei Leute auf einer Leitung habt. Wir tippen heute aber... Wir tippen aber heute trotzdem ganz ehrlich nicht alleine, beziehungsweise es hat mir schon jemand seine Tipps geschickt. Wer denn? Chris? Oder Christian, ich weiß nicht, wie ich die Abkürzung jetzt aussprechen soll, ob Deutsch oder Englisch, Chris. Ich sag jetzt einfach mal Chris. Das ist der Kollege vom Moontalk, oder? Nein, das ist er nicht, das ist nämlich der Sven. Nein, das ist... Ah, richtig, das war der Name. Das ist ein sehr sympathischer Kollege. Den kannst du ruhig mal in die Sendung holen, ruf den doch mal an. Naja. So, ich habe hier jetzt die Wertung bzw. die Tipps von Chris. Ist das der, der den Kommentar zu der 3-Fragezeichen-Folge ins Netz gestellt hat? Zum Beispiel, ja. Naja, dann weiß ich. Bei dem habe ich mal angefragt, der hat mir seine Tipps hier schon komplett geschickt. Und der wird heute mittippen und der kann auch heute mitgewinnen. Was gewinnt er denn da? Ich weiß ja nicht, ob der unter Umständen alle 3-Fragezeichen-Folgen hat, aber man könnte da ja mal gucken, ob der dann von mir eine 3-Fragezeichen bekommt. Natürlich. Ja, dann wenn du deine CDs so rausschmeißt, erst Killswitch Engage und dann die 3-Fragezeichen, dann hast du zumindest demnächst ein bisschen mehr Platz in deinem Zimmer. Naja. Gut, wir werden jetzt auf jeden Fall anfangen zu tippen. Dann lass uns mal anfangen mit der Tipperei. Du liest dann immer noch den Tipp von dem Chris, heißt er? Ja. Liest du immer noch den Tipp von dem Chris vor. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir das ja dann jetzt im Dreierwechsel machen. Beim ersten Tipp fängst du an, beim zweiten Tipp fängt der Chris an, beim dritten Tipp fange ich an. Ja, da ich die Wertung von die Tipps von Chris schon habe, werden wir den einfach mal immer so nebenbei nennen und wir tippen einfach... Nee. Ich kenne die ja noch nicht und für mich ist das ja mit entscheidend. Der kommt dann schon immer in der richtigen Reihenfolge vor. Gut, dann fängt der Chris jetzt an. Das erste Match ist ein Women Championship Match zwischen Michelle McCool, aktuelle Championess, und Melina. Und der Chris tippt auf Michelle McCool mit der Begründung Undertaker, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, also die Verwandtschaft zum Undertaker. Die Freundschaft, Verwandtschaft ja nicht. Ja, Freundschaft. Das ist ja Inzest. Stimmt. So, dann werde ich jetzt mal... Ich muss aber leider zustimmen. Ich glaube auch, dass Michelle McCool den Titel behält, weil Melina doch im Ring ganz schön abgebaut hat und Michelle McCool ist zwar nicht herausragend, aber mittlerweile solide und ich denke mal, dir wird man den Titel noch nicht so schnell wegnehmen. Ich hätte lieber einen Titelwechsel, aber das wären dann wahrscheinlich ein bisschen viele Titelwechsel in einem Abend, also und höre, letztendlich ist es auch egal. Also davon her tippe ich auch auf McCool. Dann folgt ein Divas Championship Match, Maryse aktuelle Championess gegen Mickie James. Hier werde ich mal anfangen. Und ich tippe auf Maryse. Ja, ich tippe auch auf Maryse. Auf wen tippt denn der Chris? Auch auf Maryse. Ich glaube, und, James, weiß ich nicht, der trauen sie irgendwie nicht so richtig viel zu. Die wurde auch nicht so stark dargestellt. Und Maryse ist zwar wrestlerisch nicht allzu gut, aber die kann sich so gut, sehr gut präsentieren. Deshalb glaube ich... Wollen Sie die noch ein bisschen halten? Was war denn die Begründung von Chris? Er hat nur als Begründung geschrieben, ist letztendlich doch egal. Ja, stimmt auch. Ja. Nee, ich wollte nur sagen, Mickie James und Rosa Mendez, die hatten nun ja den Auftrag, ein bisschen abzunehmen und das haben die auch erfolgreich gemeistert, meiner Ansicht nach. So wie ich das jetzt beurteilen konnte. Die sind doch bescheuert. Die werden immer dürrer, irgendwann brechen die alle magersüchtig zusammen. Die Michelle McCool, die war ja schon mal relativ lange im Krankenhaus. Deshalb. Also da sollten sie mal aufhören mit dem Quatsch. So. Jetzt hattest du es an. Ah ja, gut. Fängt der Chris wieder an und zwar tippen wir jetzt das WWE Unified Tag Team. Jetzt müsste ich eigentlich anfangen. Nein. Am ersten hat Chris, dann du, dann ich. Und dann beim dritten wäre ja ich dann dran, ne? Nee, du hattest doch. Nee, warte mal. Ja, du bist. WWE Unified Tag Team Championship, Chris Jericho und ein Mystery Partner gegen Cody Rhodes und Ted DiBiase. Was tippen wir denn? wer der Mystery-Partner ist. Also Bonus. Ich hätte gerne noch als Bonustipp den Mystery-Partner eingeführt, aber da Chris das nicht getippt hat, wäre das dann ein bisschen unlogisch und ein bisschen... Dann machen wir nur den Tipp, wer gewinnt. Und werden da einfach nochmal ein bisschen drüber sprechen. Dann diskutieren wir kurz, wer der Mystery-Partner sein könnte. Also genau. Ich tippe darauf, dass Chris Jericho und sein Mystery-Partner den Titel gewinnen. Oder behalten. Ich auch. Wäre es jetzt nicht zu dem Mystery-Partner gekommen, bin ich mir nicht sicher, ob das so gewesen wäre. Chris tippt auf jeden Fall auch Y2J. Begründung, weil er rockt. Das kann ich auch recht. Das kann ich auch. Sie soll demnächst auch ein neues Album rausbringen. Ja, vor sie auch? Ja, seine Band. Ja, dann... Mystery-Partner. Der Mystery-Partner sein. Dolph Ziggler wird viel genannt, aber der hat ja nun schon einen Kampf gegen Rey Mysterio. Tritt er zweimal an. Würde mich freuen, Dolph Ziggler, um den dann nochmal ein bisschen hoch zu pushen. Ich glaub's aber dann fast nicht. Er hat jetzt, Zweimal? Christian zweimal? Nee, glaube ich auch nicht. Mystery-Partner? Glaube ich nicht. Er hat jetzt noch was getwittert, und zwar... Ich verrate nicht, wer mein Partner ist, aber er ist böse. Das könnte natürlich so eine Anspielung an Kane sein. Ja, Kane hat auch nichts, aber... Oder er führt die Leute nur ihre. Ich hoffe nicht. Ich glaube aber, dass es eine ganz große Überraschung sein wird, dass man vielleicht sogar irgendjemanden zurückholt oder so. Kurt Engel? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwie so eine richtige Überraschung wird das, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe auch, dass es eine Überraschung wird, aber das letzte Mal, da war ja auch so eine Geschichte, als sie den Tag Team Titel gewonnen haben, da hatten ja Edge und Chris Jericho auch schon beide gekämpft und vielleicht ist es hier auch wieder so eine Sache. Also ich weiß auf jeden Fall von den Nachrichten von Dave Meltzer, dass relativ lange Zeit Dolph Ziggler geplant war als Mystery Partner. Das wäre natürlich auch interessant, ob sie den Dolph Ziggler so einen starken Push geben wollen, dass sie ihn sowohl den Interkontinentaltitel gewinnen lassen, als auch mit Chris Jericho zusammen Tag-Team-Titel. Aber ich glaube, das wäre schon zu viel. Als nächstes folgt eine sogenannte Six-Pack-Challenge. Oh je. Auch ein netter Titel. Um den United States-Title zwischen Kofi Kingston, aktueller Champion, Kalito, Big Show, Jack Swagger, MVP und The Miz. Und der Chris darf wieder anfangen und der Chris. Nee, du fängst an. Nee. Ja, beim ersten hast du auch angefangen. Jetzt sind wir beim vierten. Nee, beim ersten hatte ich gesagt, dass, hatte ich erst das von Chris gesagt. Chris tippt auf Jack Swagger. Begründung? Mit der Begründung, wo steht sie denn? Der Titel würde gut zu seinem Gimmick passen. Ja, hat er recht. Also ich würde mir das sehr wünschen. Ich finde, Jack Swagger wird jetzt bei Raw fast noch besser als vorher bei ECW eingesetzt. War jetzt eigentlich in jeder Sendung drin. Deshalb finde ich es auch sehr wahrscheinlich, dass Swagger den Titel gewinnt. Und deshalb tippe ich ebenfalls auf Jack Swagger. Das wäre blöd. Auf den wollte ich jetzt an sich auch tippen. Weil das in der Tat relativ gut passt. Ich hatte ja auch am Jahresrückblick und Vorausschau gesagt, das wird der Breakout-Star des Jahres dieses Jahr. Das hat sich ja soweit auch schon erfüllt. Und weil ich das damals gesagt habe, bleibe ich auch dabei. Ansonsten sehe ich als Option noch Big Show, aber das wünsche ich mir nicht. Und deshalb bleibe ich bei Jack Swagger dann auch. Gut. Das wäre eine echte Katastrophe, wenn sie Big Show den Titel geben. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, leider. Nein, ich hoffe es nicht. Ich hoffe auch nicht. Echt Katastrophe. Es kommt ein Intercontinental Championship Match als nächstes zwischen Rey Mysterio, aktuellem Champion, und Dolph Ziggler. Ich darf wieder anfangen. Schwierig, schwierig. Das ist einer der wenigen Kämpfe, wo ich sage, es ist schwierig. Also das ist nun ja das erste Match von Dolph Ziggler um den Titel. Man könnte da jetzt noch eine Feder aufbauen und das bis SummerSlam machen und das schön machen. Aber eine Fehde machst du meistens, dass der Heel den Titel hat und das Babyface den Heel jagt. Ich glaube, ich tippe einfach mal auf Dolph Ziggler. Ich würde es mir auch fast so ein bisschen wünschen, weil der hat auch sehr viel Potenzial. Dann darfst du jetzt. Ja, ich tippe auch auf Dolph Ziggler, obwohl mir ist da ein bisschen mulmig bei dem Tipp, weil ich weiß nicht so genau, ob sie sich trauen, Rey Mysterio den Titel wegzunehmen, weil er ja auch immer mit seinem Vertrag da am Rumhadern ist. Ich weiß auch nicht, ob er den jetzt wirklich auch schon unterschrieben hat. Aber ich riskiere das mal trotzdem und sag mal, ja, Dolph Ziggler wird gepusht und kriegt den Titel. Kann natürlich sein, dass er irgendwie den Titel hier verliert und deshalb als Mystery Partner dann sozusagen seine Wiedergutmachung bekommt. Aber ich tippe trotzdem, dass er den Titel gewinnt. Bisher waren wir uns immer alle einig, auch bei diesem Tipp sind wir beide uns einig. Chris denkt hier allerdings was anderes, beziehungsweise hat laut Begründung etwas anderes geraten. Er tippt, beziehungsweise rät, nämlich Rey Mysterio. Mhm. Damit könnte er, das, weil wir ja ziemlich eng sind bei den Spielen, damit könnte er den entscheidenden Punkt für den Sieg holen. Möglich, möglich. Weil, wie gesagt, das ist sehr schwer zu tippen. Das kann in alle Richtungen sich drehen. Es folgt ein ECW Championship Match. Tommy Dreamer, aktueller Champion, gegen Christian. Und Chris darf anfangen. Bin ich nicht dran? Stimmt, du bist dran. Ich bin sogar sicher. Ich glaube, ich bin eigentlich dran. Ja, mach du mal. Soll ich? Ja, mach mal. Ich tippe auf Christian. Begründung: Ich kann Tommy Dreamer nicht mehr ausstehen. Ich finde das furchtbar. Das Publikum scheinbar auch. Er kriegt keinerlei Publikumsreaktion. Und das reicht jetzt auch. Ich hoffe, dass WWE das auch so sieht, dass es jetzt irgendwann mal genug ist. Ja, ich fand das gut, dass er den Titel einmal gewonnen hatte. So ein bisschen als Ehre auch noch so ein bisschen, weil er der ECW doch einiges gebracht hat. Aber so langsam nervt das auch doch. Ja. Und Chris tippt auch auf Christian mit Begründung Dreamer sucks. Ja, hat er recht. Ist leider so. Und ich tippe ja auch auf Christian. Ja, da sind wir uns einig. Ja, dann wird tatsächlich das, mal gucken, wie es weitergeht. Das so bleibt. So, dann darf ich als nächstes wieder anfangen. World Heavyweight Championship Match, CM Punk gegen Jeff Hardy. Und ich tippe, dass CM Punk den Titel behält, denn Jeff Hardy, wenn der hier jetzt weggeht, dann wäre ein weiterer Titelwechsel und dann wieder ein Titelwechsel beim nächsten Pay-Per-View und so doch ein bisschen doof und unpassend. Vorhersehbar. Ja, ich tippe auch auf, wo waren wir jetzt gerade, bei CM Punk? Ja. Ja, ja, CM Punk, klar. Das geht ja gar nicht. Jeff Hardy hört nach SummerSlam auf und dem jetzt den Titel zu geben, das wäre ja albern. Chris tippt auch CM Punk mit Begründung, weil Jeff Hardy eine Pause machen will. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, das ist ein bisschen blöd natürlich. Das ist das, was übrigens zu Zeiten als Macho Man Savage gewrestelt hat. Da war das noch nicht, da war er noch nicht ganz so groß mit dem Internet und den ganzen Gerüchten, die du bekommen hast, sondern nur die wirklich absoluten Freaks und nicht so, so Leute wie wir. Und da war zum Beispiel, als es dieses Karrierematch zwischen Savage und dem Ultimate Warrior gab, da hat man wirklich im Publikum und an den Reaktionen gemerkt, die wussten es wirklich nicht, wer jetzt die Karriere beendet. Haben sich wohl viele gedacht, aber man war sich sehr unsicher. Und dann folgt jetzt der Main Event von Night of Champions vom 26.07.09 aus dem Wachovia Center in Philadelphia, Pennsylvania. Event statt 2 Uhr nachts auf Sky Select. Ich habe jetzt ja auch einen Werbevertrag, ich kriege ja immer Geld. Bin mal gespannt, ob das wirklich der Main Event ist oder ob CM Punk gegen Jeff Hardy der Main Event wird. Nee, es wird mit Sicherheit der Main Event. Das sieht auch GR in seinem neuen Blog so. WWE Championship Triple Threat Match. Randy Orton, aktueller Champion, gegen John Cena, gegen Triple H, und Thomas darf wieder anfangen. Ich befürchte Randy Orton, wobei ich ihn eigentlich auch nicht mehr als Champion sehen will, denn seine Promos sind schon sehr schlecht geworden, muss man leider sagen. Ringerisch kann man ihm da nichts vorwerfen. Ich könnte mir... Nee, ich tippe mal auf John Cena. Ja, also Hauptsache Triple H kriegt den Titel nicht, das wäre ätzend. Ja, Randy Orton hat ziemlich abgelassen, leider. Vor dem Titelgewinn war er noch sehr gut. Ich weiß nicht, ob er sich das jetzt einfach zu leicht nimmt, auf die leichte Schulter und sagt, jetzt habe ich alles erreicht oder so. Aber er kriegt ja keine Chance, das zu zeigen. Ja, man weiß nicht. Ja, Cena hat in die Fehde frischen Wind reingebracht und Chris tippt das auch. Mit Begründung, Ich kann es nicht begründen, ich habe so ein Gefühl. Und dieses Gefühl habe ich auch und diese Hoffnung habe ich auch. Ich tippe ebenfalls auf John Cena. Oh, dann entscheidet sich ja alles an einem Match. Damit haben wir entweder einen Gleichstand. Haben wir beide entweder gleich und Chris verliert gegen uns beide oder Chris gewinnt gegen uns beide. Es geht quasi nur darum, ob Chris recht hat und Rey Mysterio gewinnt und behält den Titel. Oder ob wir beide recht haben und Dolph Ziggler bekommt den Titel. Wenn wir beide recht haben, haben wir beide Gleichstand. Wir beide besiegen den Chris oder Chris besiegt uns beide. Wenn du den guten Chris als Preis zuschickst. Tja, man weiß es nicht. Ja, das ist natürlich, wenn man als Moderator einer so viel gehörten Sendung dann auch noch Preisleute einlädt mitzutippen, dann muss man sich auch Gedanken über die Preise machen. Aber auf der anderen Seite hast du so viele CDs und weiß nicht was, da kannst du mal eine kleine ruhig spendieren. Oder machst du dir halt vorher eine Kopie? Nur zur Sicherung natürlich, nicht zum anderen. Weil das wäre illegal. Sicher, ja. Mensch, 18.42 Uhr, haben wir aber ganz schön überzogen. 18.40 Uhr. Sag denn dein Aufnahmegerät, bei welcher Zeit bist du denn jetzt? Also wir sind jetzt knapp bei anderthalb Stunden. Eieiei, das dauert ja wieder Stunden, bis du das hochgeladen hast. Ja, erstmal dauert das Speichern Stunden. Ja, das war Dropkick Drama Nummer 66. Keine abschließenden Worte mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich auch nicht. Ja, ich werde mich dann die Tage mal, wieder mit Night of Champions melden. Ich werde. Bei deinem Tippkontakt, dass der so schön mitgetippt hat. Und kannst ihm schon mal sagen, da Rey Mysterio, ich schätze ja, Rey Mysterio gewinnt. Da Rey Mysterio gewinnt. Ich hab da auch so das Gefühl. Schon mal mit ihm den Preis aushandeln. Ich habe da auch so das Gefühl. Ich werde ihn da dann mal per E-Mail schicken, was wir da dann so mit dem Preis machen können. Ich habe das Gefühl, dass durch diesen einen Risikotipp haben wir uns da ins Hintertreffen bringen lassen. Habe ich auch so das Gefühl. Aber so geht es manchmal zu im Spiel. Tja. Ja, das war. Du wolltest mir noch ganz kurz sagen, wie denn die ersten Folgen vom Prison Break waren. Oh ja, die ersten zwei Folgen Prison Break waren super. Fertig. Ich wollte zu Prison Break noch Folgendes sagen. Ich habe gehört, dass die erste Staffel hervorragend ist, dass aber die zweite Staffel, und ich glaube, es gibt auch irgendwie noch eine dritte Staffel oder so als Abschluss dann, das ist dann wohl die letzte, dass die zweite Staffel sehr schlecht geworden sein soll. Also wenn die erste Staffel einen in sich geschlossenen Abschluss hat, und die zweite Staffel sozusagen eine ganz neue Storyline ist, dann würde ich darauf verzichten, an deiner Stelle mir die zweite zuzulegen. Ja, ich werde heute Abend unter Umständen noch ein bisschen was gucken, wenn ich noch dazu komme und das Speichern hier nicht mehr zu lange nimmt. Ich muss das hier heute auch noch hochstellen. Ja. Ein bisschen verhandeln. Du kannst nicht davon ausgehen, wenn du siehst, dass die erste Prison Break Staffel gut ist, denn das soll die ja sein, dass die zweite genauso gut ist, weil die zweite soll da halt nicht rankommen. Tja, gut, das war Dropkick Drama Nummer 66. Ich würde sagen, das war die DVD-Staffelberatung. Ja, und das war auch Dropkick Drama Nummer 66 insgesamt. Bei welcher Nummer sind wir jetzt? 66. Was ist die Quersumme von 66? Weiß ich nicht. Ich melde mich die Tage wieder mit. Kannst du 6 plus 6 nicht rechnen oder was? Nee, warum denn? Ich melde mich die Tage mit Night of Champions wieder. Bis dahin wünsche ich. Die Quersumme von 66. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Thomas verabschiedet sich jetzt mit der Quersumme von 66. Die Quersumme von 66, die Mirko noch nicht rechnen kann, aber die kann er sicherlich dann berechnen, wenn er in die Kindergarten-Mathematikstufe kommt, ist 12.